Reichsbankpräsident Rudolf Havenstein hat lange mit sich gerungen, als der Reichskanzler eine weitere Stützung der Mark von ihm forderte. Aber am Ende hat er doch eingewilligt. Dem Reich droht die Radikalisierung. Mitte Mai gab es in einer Dortmunder Zeche den ersten Streik. Einen wilden Streik, angeführt von Kommunisten. Das Virus hat sich erst im Ruhrgebiet ausgebreitet und ist dann auf die Industriegebiete im Osten des Reichs übergesprungen. In Sachsen haben die Arbeiter der Zigarrenindustrie die Arbeit niedergelegt. Die Ärzte haben dort ihre Praxen geschlossen, aus Protest, weil sie von den Kassenhonoraren nicht existieren können. Am meisten Sorgen bereiten dem Reichsbankchef aber die Forderungen der organisierten Arbeiterschaft. Die Löhne, so verlangen sie, sollen sich automatisch an die Teuerung anpassen oder gleich in Gold berechnet werden, was natürlich völlig illusorisch ist. Gold. Alle wollen plötzlich Gold. Niemals dürfen die Arbeitgeber diesem Vorschlag zustimmen. Woher soll all das Gold kommen? Auch Indexlöhne sind indiskutabel, weil sie die Inflation anfachen. Und welchen Index sollte man auch zugrunde legen? Es gibt in ganz Deutschland keine Statistik, die mit der Teuerung Schritt hält. Die Kommunisten versuchen, aus der Not Kapital zu schlagen. Sie schicken proletarische Hundertschaften, Arbeiterwehren, die Stöcke und Waffen tragen. Sie organisieren nun die Proteste. In Sachsen regieren seit dem Frühjahr die Sozialdemokraten mit Duldung der Kommunisten, weshalb sich die roten Truppen dort wie Polizisten aufführen. Und in Thüringen fassen die Arbeiterwehren ebenfalls Fuß. Der Freistaat Preußen dagegen, ebenfalls von der SPD regiert, hat die Hundertschaften umgehend verboten. Aber ob das hilft? Im Ruhrgebiet treten an manchen Tagen 300.000 Mann in den Streik. Sie fordern den Rücktritt der Regierung. Eigentlich hatte man sich im Frühjahr mit der Industrie auf Lohnzurückhaltung verständigt, um den Preisauftrieb zu bremsen. Doch die Arbeitgeber im Ruhrgebiet sind eingeknickt. Ende Mai haben sie den Arbeitern eine Lohnerhöhung von 50% zugesagt. Und die Streiks gehen weiter. Rudolf Havenstein ist sauer. Auf die Wirtschaft, die nicht hält, was sie verspricht. Die auf seine Kredite baut und sich ziert, wenn die Reichsbank Hilfe, sprich Devisen, braucht. Und er ist sauer auf den Reichskanzler, der diese neuerliche Markstützung wollte und die Konzernherren auf Kurs bringen sollte. Am meisten aber ärgert sich der Reichsbankpräsident über sich selbst. Warum um Himmels Willen hat er sich wieder überreden lassen? Im Frühjahr fehlte es der Reichsbank an Devisen für die Stützungskäufe der Mark, weil keiner ihre Dollaranleihe zeichnen wollte. Für die zweite Stützung nun hat der Reichskanzler Unterstützung versprochen. Wilhelm Kuno wollte diese höchstpersönlich gewinnen. Doch auch diese zweite Anleihe läuft schlecht. Und sie liefe noch schlechter, wenn er Havenstein den Herren Industriellen nicht klargemacht hätte, dass es ohne Devisen keine Kredite von der Reichsbank mehr gibt. Keiner soll sagen, er sei unvorbereitet in die Schlacht gezogen. Auch Geschäfte mit fremden Währungen lässt er inzwischen streng kontrollieren. Weder die Reichsbahn, noch Stinnes, noch sonst irgendwer soll diesmal die Arbeit der Reichsbank zunichte machen. Die Unternehmen müssen nun den Besitz ausländischer Währung melden und sich alle Devisenkäufe genehmigen lassen. Und die Kriterien für die Zuteilung hat Havenstein zwischenzeitlich noch kräftig verschärft. Und doch ist er machtlos gegen die Konzerne. Sie tricksen und täuschen an allen Ecken. Die Exporteure verbuchen Erlöse nun bei ihren ausländischen Tochtergesellschaften, um ihre Dollar- und Pfundeinnahmen vor der Reichsbank zu verstecken. Und die Importeure melden ein Vielfaches ihres Devisenbedarfs an, um bei der Zuteilung das zu bekommen, was sie brauchen, oder mehr. Selbst kleine Handwerker, Händler und Hausfrauen rechnen nun in Dollar. Wer kann, flieht aus der Mark. Rette sich, wer kann. Überall entlang der Friedrichstraße, am Alexanderplatz und an den Eingängen der großen U-Bahnhöfe stehen nun Geldwechsler, die versuchen, mit der Angst der Menschen Profit zu machen. Am 20. Juli muss man 284.000 Mark aufbringen, um einen Dollar zu tauschen. Am 27. Juli schon 760.000 Mark. Die Mark fällt. Die Preise steigen. Ende Juli sind die Reserven der Reichsbank erschöpft. und auch der Präsident der Reichsbank ist erschöpft. Rudolf Havenstein, mit seinen inzwischen 66 Jahren, ein hagerer, alter Mann, der trotz penibler Haar- und Bartpflege nicht die Adern verbergen kann, die nun oft an seinem Hals und den Schläfen hervortreten. Sie pochen, wenn er sich aufregt. Er überlässt es seinem Stellvertreter, das Scheitern der Reichsbank einzugestehen. Weitere Beträge unseres ohnehin außerordentlich geschwächten Goldbestandes auf die Markstützung zu verwenden, halten wir für ausgeschlossen, schreibt Otto von Glasenapp am 28. Juli 1923. Wir sehen uns deshalb gezwungen, die Stützungsaktion einzustellen. August 1923. Hunger. Warum der Zirkus Sarrasani nach Lateinamerika auswandern will und Käthe Kollwitz Erholung braucht. Wieso Kurt Tucholsky mit Devisen spekuliert und der Reichsbank das Misstrauen ausgesprochen wird. Weshalb Konrad Adenauer die Eröffnung seiner Messe zum zweiten Mal verschiebt. Konrad Adenauer kommt in Sachen Messe einfach nicht zur Ruhe. Am 3. August 1923 berichten die Zeitungen über Streiks bei einem Kölner Metallbauer. Und schon muss er wieder um sein Renommierprojekt bangen. Streik bei Humboldt. Es ist, als hätte sich alle Welt gegen Adenauer und sein Messeprojekt verschworen. Diesmal geht es um einen Pavillon der Brüsseler Weltausstellung von 1910, den die Stadt Köln gekauft und ein paar Jahre lang am Aachener Tor aufgestellt hatte. Inzwischen wurde das gute Stück abgebaut, renoviert und mit Hilfe der Metallbauer aus Köln Kalk in den Messekomplex verpflanzt. Es sind nur noch wenige Handgriffe zu tun, aber dazu braucht es Fachleute. Wer weiß, wer noch die Arbeit niederlegt. Dabei muss spätestens in einem Monat alles fertig sein. Schließlich hat er die Einweihung der Messe schon einmal verschoben. Während ihn noch die Streiks beschäftigen, tun die Zeitungen bereits neues Ungemach kund. Diesmal geht es um eine andere Messe. Die Messe, die gerade in Deutschlands nordöstlichster Großstadt Königsberg stattfand. Wegen der Zerrüttung der deutschen Währung hätten die Aussteller Bestellungen nur gegen Dollar, Pfund und Gold entgegengenommen, schreibt der Kölner Stadtanzeiger, und dass sie so gut wie keinen Umsatz erzielt hätten. Die vollkommene Abdankung der Mark ist damit offenbar geworden. Adenauer überlegt hin und her. Dann beruft er eine Pressekonferenz ein. Er verschiebt die Eröffnung der Messe ein weiteres Mal. Diesmal auf das Frühjahr 1924. Bis dahin werde auch alles bis zum letzten Pinselstrich vollendet sein, verspricht er. Die Zeitungsleute kommen und bewundern seinen fast fertigen Bau. Die Kölner Messe sei länger, wie der Dom hoch ist, und allein die Festhalle so geräumig, dass der Gürzenich, das ist der Bau, in dem die Kölner Karnevalssitzungen stattfinden, bequem hineingesetzt werden könnte. Trotz aller Ärgernisse sei die Messe ein Valuta-Gewinn, schreiben die Journalisten. Denn wegen der Inflation steigen die Kosten zwar dramatisch, aber es fällt nicht ins Gewicht, weil die Anleihen, mit denen die Stadt Köln alles bezahlt, umgekehrt drastisch an Wert verlieren. Adenauers Kämmerer und Schwager Willi Sud finanziert alle Bauten auf Kredit, sodass die Stadt Köln letztlich zu den Inflationsgewinnern gehört. Später wird man feststellen, dass das Jahr 1923 eines der wenigen gewesen ist, in denen der ausgabefreudige Adenauer in die Nähe der schwarzen Zahlen kommt. In der Phase der Deflation ab 1929 wird sich der Kölner Oberbürgermeister die Sorgen des Jahres 1923 zurückwünschen. Aber an diesem Tag, im August 1923, als er die Einweihung seiner Messe zum zweiten Mal verschieben muss, denkt Konrad Adenauer noch, dass es gar nicht schlimmer hätte kommen können. Hugo Stinnes hat mehr denn je in Berlin zu tun. Irgendeiner muss den Herren in der Hauptstadt schließlich sagen, wie ihre Politik bei der Wirtschaft ankommt. Eigentlich hat er für so etwas ja seine Leute. Die Lobbyisten vom Reichsverband der Industrie oder auch Gustav Stresemann bei der DVP, die seiner Meinung nach die einzige Partei ist, die die Interessen der Wirtschaft vertritt. Aber alles kann man den Funktionären auch nicht überlassen. Stresemann ist einfach zu weich. Da muss Stinnes selbst dran. auch wenn es schwerfällt, denn seine Geschäfte darf er überall dem natürlich keinesfalls vernachlässigen. Und so kommt es, dass er an einem seiner vollen Berlin-Tage noch einen zusätzlichen Termin in seinen Kalender quetscht, einen Frühstückstermin. Der Direktor des Zirkus Sarrasani hat um ein Gespräch gebeten. Es geht um Geschäftliches. Ein Geschäft mit Zirkusleuten? Hugo Stinnes Neugierde ist geweckt. Sarrasani ist ja nicht einfach fahrendes Volk, sondern ein Großunternehmen. Deutschlands bekanntester Zirkus mit festem Saalbau in Dresden, eigenen Eisenbahnwaggons für die Tourneen, mit über 600 Pferden, Elefanten, Kamelen, Zebras und Löwen, dazu Clowns, Luft- und Bodenakrobaten. Und so trifft Stinnes den Direktor des Zirkus, Hans Stosch Sarrasani, eines Morgens auf ein Café im Wintergarten des Grand Hotel Excelsior am Anhalter Bahnhof. Wie sich herausstellt, will der Zirkusdirektor auswandern. Mit Mann und Maus. Und mit Hilfe von Hugo Stinnes. Der Grund? Die Geldentwertung. Es werde mit jeder Woche schwieriger, Hafer und Heu oder auch nur die Streu für die Pferde aufzutreiben, klagt Stosch Sarrasani, vom Fleisch für die Löwen ganz zu schweigen. Und bevor er seine Tiere dem Abdecker gibt, sagt der verzweifelte Mann, will er lieber weg, weit weg, nach Lateinamerika. Dort wüssten sich die Menschen noch zu amüsieren. Ich brauche zwei große Schiffe und ich brauche Geld. Aber wenn ich erst drüben bin, werde ich wieder Geld verdienen, so der Zirkusdirektor. Stinnes stellt allerhand Fragen, dann schlägt er ein. Gegen eine Gewinnbeteiligung wird er Reise- und Startkapital vorfinanzieren. Sarrasani, ich mach mit Ihnen das Kompaniegeschäft. Ich transportiere Ihren Zirkus nach Südamerika, sagt er. Stinnes Statthalter vor Ort schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, als er davon erfährt. Ist Hugo Stinnes verrückt geworden? Oder sentimental? Ist ihm der Profit plötzlich völlig egal? Keineswegs. Hugo Stinnes erwartet von allen Geschäften Gewinn und von diesem sogar Gewinn in harter Währung. Darüber hinaus erhofft er sich wohl auch eine nicht monetäre Rendite. Er baut darauf, dass die Zeitungen über den Abschied des Zirkus schreiben werden und dass er mit seiner Arche Noah-Aktion in gutem Licht dasteht. Tatsächlich ist es auch allerhöchste Zeit für ein wenig Eigenwerbung. Dass einer wie er in der Inflation immer reicher wird, während es bei allen anderen mit viel Kampf gerade mal so zum Überleben reicht, sorgt zunehmend für Irritation. Besonders bei den Arbeitern gerät Stinnes in Misskredit. Ihnen ist nicht entgangen, dass Stinnes, der Ihnen 1918 im Tausch gegen den Acht-Stunden-Tag die Revolution ausredete, jetzt versucht, diese Arbeitszeitverkürzung wieder rückgängig zu machen. Die Arbeiter haben das Gefühl, dass Sie, die seit Monaten unter des Reichskanzlers Ruhrboykott leiden, nun auch noch den Preis für die Einigung mit den Franzosen zahlen sollen. Und so hat sich die Stimmung ziemlich aufgeheizt. Egal ob Herne, Dorsten oder Essen, überall im Ruhrgebiet werden in diesen Wochen Galgen vor den Zechen aufgestellt, um den Forderungen der Arbeiter Druck zu verleihen. Auch bei der Kundgebung am 4. August 1923 im Süden von Gelsenkirchen ist das so. Diesmal sieht man daran sogar menschliche Gestalten baumeln. Sie tragen die Züge von Kuno und Stinnes. Es sind zwar nur Puppen, die da aufgeknüpft sind, aber inzwischen schlagen sich auch Prominente auf die Seite der Arbeiter, der Schriftsteller Heinrich Mann etwa. Als die junge Weimarer Republik am 11. August 1923 in der Dresdner Staatsoper den 4. Geburtstag ihrer Verfassung feiert, hält Heinrich Mann die Festrede. Er geht hart mit Industriellen wie Stinnes ins Gericht. Man wollte keine gefährlichen Kapitalanhäufungen. Das war der Geist der Weimarer Verfassung. Darum feiern wir sie. Der Geist der Verfassung ist inzwischen verkannt, verleugnet, entstellt. Er ist ihr fast ausgetrieben worden. Für Gold kauft man bei uns die Welt. Man kann sie aber auch in geliehenem Gelde kaufen, das man zurückzahlt, wenn es entwertet ist. Der Aufkäufer errafft Stück für Stück die deutsche Welt, lässt sie für sich arbeiten. 1919 schrieben wir in die Verfassung etwas über die Vergesellschaftung privater wirtschaftlicher Unternehmungen, über Beteiligung des Reiches an diesen Unternehmungen und dass allermindestens die Bodenschätze unter die Aufsicht des Staates kommen sollten. Steht das 1923 nicht mehr in der Verfassung? So spricht Heinrich Mann. Vergesellschaftung? Bodenschätze unter Aufsicht des Staates? Um Himmels willen, nichts fürchtet Hugo Stinnes mehr als das. Kein Wunder, dass er versucht, gute Stimmung zu machen. Gleichzeitig schiebt er an seinen Berlin-Tagen nun auch noch den ein oder anderen Besuch bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung ein. Er will die Redaktion auf seine Linie einschwören. Der Besitz muss hohe Opfer bringen, höhere Opfer als bisher, so Stinnes. Das Gleiche, fordert er, müsse aber auch die Arbeit tun. Die Erhaltung der physischen Person und ihres Anhangs bei nur 60-70% Arbeitsleistung ist eine elementare Unmöglichkeit, diktiert Stinnes seinem Verlagsleiter Anfang August 1923 in die Feder. Die Redakteure sollen Stinnes helfen, die Stimmung zu drehen. Wozu hält man sich schließlich eine Zeitung? Kurt Tucholsky, der Schreiber, der im Schreiben keinen Sinn mehr sieht, scheint ganz in seinem neuen Beruf angekommen zu sein. Tucholsky hat in der Bank viel gelernt und das nutzt er auch privat. Alles, was er hat, tauscht er sofort in Devisen. Und als seine Freundin Mari beschließt, die Ferien im Riesengebirge zu verbringen, kommt ihm das sehr gelegen. Denn der Kurort Oberschreiberhau, den sie sich ausgesucht hat, liegt direkt an der tschechischen Grenze. In den Wechselstuben dort erhofft Tucholsky sich bessere Kurse als in Berlin. Er bringt Mari nur hin. Er selbst muss arbeiten, denn der Bankdirektor hat ihm eine Beförderung in Aussicht gestellt. Und kaum ist er zurück, schreibt er einen Brief voll Liebe. »Nein, ich gehe noch nicht schlafen, sondern muss dir erst noch einen kleinen Gruß schicken.« Am nächsten Tag geht noch ein Wertbrief mit Geld hinterher und Ratschläge, wie damit zu verfahren sei. Bitte vor allem Dollar. Bitte 15% unter Kurs. Sei hart. Tu's sonst nicht. Anbei also 2 Millionen. Am übernächsten Tag schon erwartet er ungeduldig eine Erfolgsmeldung. Ich habe also inzwischen 2 Millionen an dich geschickt und ich möchte dich bitten, mir erstens ins Büro zu telegrafieren, wenn was ist, und zweitens möglichst den Kurs mit zu telegrafieren, den du genommen hast. Hoffentlich wird es etwas. Und als ihm seine Freundin endlich Vollzug meldet, ist er begeistert. Mari hat statt amerikanischer Währung zwar nur tschechische Kronen ergattern können, aber sie hat den Einsatz glatt verdoppelt. »Liebes Dickerchen, das hast du ganz famos gemacht. Ich finde dich sehr begabt. Und es ist ein Verdienst von etwa 2 Millionen, wahrscheinlich mehr«, lobt Tucholsky, obwohl der Gewinn natürlich nicht allein Maris Verdienst ist, sondern sich den regionalen Kursdifferenzen verdankt und der Tatsache, dass die Mark in diesen Augusttagen dramatisch an Wert verliert. Zwischendurch fällt Tucholsky auf, dass seine Freundin eigentlich nicht der Geschäfte wegen im Riesengebirge ist. Dann schreibt er schuldbewusst, aber ich möchte nicht, dass du deswegen auch nur einen schönen Spaziergang versäumst. Du musst dich erholen, dieweilen es nötig ist. Und doch möchte er die Gunst der Stunde nutzen, denn Mari wird ja nur 2 Wochen lang an der tschechischen Grenze bleiben. Daher ermuntert Tucholsky sie schon wenig später, bitte kauf weiter. Er schickt eine weitere Geldsendung auf den Weg, was er jedoch sogleich bereut, weil die Reichsdruckerei in den Ausstand tritt und in Berlin das Bargeld knapp wird. Was ihn zu der Warnung veranlasst, sei nun recht vorsichtig mit dem Kaufen, denn ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt noch deutsches Geld da herunterbekomme. Die Kurse sind heute hier mächtig gefallen, weil solche Geldknappheit herrscht, schreibt er und berichtet von Wüstenszenen vor der Reichsbank. Ans Artikelschreiben denkt Tucholsky kaum. In der Weltbühne erscheint im August nur ein einziger Beitrag von ihm, und der ist nur wenige Zeilen lang. Das deutsche Schicksal? Vor einem Schalter anzustehen. Das deutsche Ideal? Hinter einem Schalter zu sitzen. Rudolf Havenstein muss es an diesem Tag furchtbar stickig vorkommen in seinem Büro, das nur ein paar Straßen von Tucholskys Bankschalter entfernt liegt. Fast 27 Grad in Berlin. Bei solchen Temperaturen macht Havenstein immer sein Herz zu schaffen. Trotzdem müssen die Fenster an diesem Tag geschlossen bleiben. Wenigstens so lange, bis die Polizei es geschafft hat, die Straßen zu räumen. Es ist Freitag, der 10. August 1923. Der Tag, an dem die Menschen die Reichsbank stürmen. Mit Koffern, Waschkörben und Schubkarren bewaffnet, machen sie sich auf zur Berliner Jägerstraße. Bis an die Klinkerfassade drängen sie sich. Sie schieben und schubsen und sie schreien nach Geld. Schuld ist der Streik. Überall in Deutschland streiken Menschen, weil sie mit ihrem Geld nicht auskommen. Und nun sind auch noch die Drucker in den Ausstand getreten. Auch in der Reichsdruckerei, die doch das Land mit Geld versorgen soll. Aber hat man nicht alles getan, um die Kapazitäten auszubauen? Die Reichsdruckerei beschäftigt dreimal so viele Menschen wie vor dem Krieg. Außerdem produzieren inzwischen noch 133 private Druckereien Geld für Rudolf Havenstein. Knapp 1800 Druckmaschinen sind beständig im Einsatz und 30 Papierfabriken füttern sie. Fast die gesamte papierverarbeitende Industrie steht im Dienste der Reichsbank. Und nun also tritt die Reichsdruckerei in den Ausstand. Ausgerechnet. Der Vorzeigebetrieb mit firmeneigener Badeanstalt, Betriebsrente und allen nur denkbaren Sozialleistungen. Die Löhne drüben in der Oranienstraße liegen weit über denen aller anderen Drucker. Doch seit im Frühjahr die Kommunisten dort in den Betriebsrat eingezogen sind, steigen die Forderungen ins Maßlose. Und Havenstein hat jetzt den Ärger vor der Tür. Kaum berichtete die erste Zeitung von dem Streik, begann es. Gestern haben seine Leute alles herausgegeben, was da war. Nur von den alten 2-, 5- und 10-Mark-Scheinen liegt noch was im Tresor. Mit so kleinen Scheinen kann man eh nichts kaufen. Seit heute Morgen gibt die Reichsbank nur noch rote Zettel aus. Darauf steht, dass die Notenbestände erschöpft sind und die Unternehmen die Lohnzahlungen einstellen sollen, bis die Reichsdruckerei ihren Streik beendet hat. Es müssen nun wirklich sehr viele Menschen sein, draußen auf der Jägerstraße. Überall in der Reichsbank kann man sie schreien hören. Wann immer sich früher jemand bei ihm über die Geldentwertung beklagte, hat er auf sein Beamtengehalt verwiesen. Das werde ja auch immer nur nachträglich und äußerst schleppend angepasst, pflegte er zu sagen. Mein Einkommen ist jetzt geringer als das eines einfachen Soldaten. Aber das geht ja nun nicht mehr. Im Juli hat die Regierung den Beamten einen Teuerungsausgleich zugesagt. Einen vollständigen Ausgleich. Mit Vorauszahlungen. Teuerungsausgleich. Als Beamter könnte sich Havenstein eigentlich freuen. Aber er freut sich nicht. Der Notenbanker schreibt einen bösen Brief an den Finanzminister. Denn der Ausgleich der Teuerung bedeutet ja nichts anderes als die Beschleunigung derselben. Ein Teufelskreis. Und dass es nichts bringt, sieht man ja an der Reichsdruckerei. Der Streik ist ein politischer Streik. Damals, im Januar, hat Reichskanzler Wilhelm Kuno gesagt, im Kampf gegen die Franzosen müssten alle zusammenstehen. Alle müssten Opfer bringen im Dienst der nationalen Sache. Aber jetzt sehen die Arbeiter, dass die einen mehr Opfer bringen und die anderen weniger. Und deshalb brüllen sie nun Parolen wie »Schlagt Kuno und Poincaré«, an der Ruhr und an der Spree. Die Arbeiter wollen nicht nur mehr Geld, sie wollen eine neue Regierung. Und es sind ja nicht nur die Arbeiter, die streiken. Die Bauern weigern sich, ihr Korn gegen Mark zu verkaufen. Sie wollen harte Währung. Oder Gold. Lebensmittel zu importieren dürfte mindestens genauso schwer werden. 1,6 Millionen Mark zahlte man am Montag für den Dollar. Und in den Tagen darauf wurde gar kein Kurs mehr festgestellt. Mangels Devisenangebot. Der Leibbrot kostet mittlerweile 69.000 Mark. Wenn das so weitergeht, steuert Deutschland im Jahr 5 nach Kriegsende auf einen Hungerwinter zu. Dieser Tage hat Kanzler Kuno den Präsidenten der Reichsbank ins Kabinett zitiert, um eine neuerliche Markstützung zu fordern. Das konnte er, Havenstein, natürlich nur ablehnen. Mangels Devisen. Der Reichskanzler scheint vergessen zu haben, woran die beiden ersten Interventionen scheiterten und dass auch er es nicht schaffte, bei der Industrie Fremdwährung locker zu machen. Nun geht Kuno also nochmal auf Betteltour. Die Wirtschaft möge doch bitte umgehend den ausstehenden Rest der Dollaranleihe zeichnen. Aufgrund der nationalen Notlage. Na dann viel Glück. Allerdings sind die Verhandlungen weiter gediehen, als Havenstein ahnen kann. Die Gespräche begannen schon im Juli. Während sich der Reichsbankchef gegen die Kräfte des Marktes stemmte, wurde hinter seinem Rücken ein Pakt geschmiedet. Die Industrie, die zwei seiner Anleihen boykottierte, bot die Regierung von sich aus eine dritte an. Haben die verschiedenen Wirtschaftskreise das Vertrauen, dass diese Gelder nicht in ein Fass ohne Boden hineingegeben werden, so werden die Kreise diese Beträge dem Reich zur Verfügung stellen. So heißt es in einem Memorandum der Gespräche. Das Papier hat Staatssekretär Eduard Hamm verfasst, die rechte Hand des Reichskanzlers. Für die Wirtschaft verhandelte Otto Henrich, vormals Manager eines Gemeinschaftsunternehmens von Stinnes und Siemens. In dem Papier werden auch Bedingungen genannt. Aus diesem Grunde müsste ein besonderes Organ geschaffen werden, dem die Verwaltung des Fonds und damit die Währungspolitik anvertraut würde, denn die Reichsbank genießt nicht mehr das Vertrauen. Die Wirtschaft will Rudolf Havenstein loswerden. Und die Arbeiter wollen Wilhelm Kuno loswerden. Die Frage ist, wer zuerst gehen muss. Hans Adam Dorten ist im Rheinland ein starkes Comeback gelungen. Und natürlich hat er dafür gesorgt, dass man auch in Paris erfährt, wie er Ende Juli tausende Separatisten in Koblenz versammelt hat. Am Quai d'Orsay hat die Manifestation von Koblenz großen Eindruck gemacht, schreibt daraufhin sein französischer Kampfgenosse Charles Mongin voller Anerkennung zurück und feuert Dorten an, weiterzumachen und ihn auf dem Laufenden zu halten. Aber schicken Sie mir Nachrichten, mein lieber Freund. Die Zeitungen brauchen Futter und Munition, um den Feldzug zu unterhalten. Dorten kann Rückenstärkung gebrauchen, denn er kämpft an zwei Fronten. Gegen die Preußen und gegen die Rivalen innerhalb der Rheinlandbewegung. Vor allem Joseph Friedrich Matthes entwickelt sich zunehmend zum Ärgernis. Allerdings, das muss sich Dorten widerwillig eingestehen, der Mann kann reden und die Massen bewegen. Und er hat keine Scheu, die Loslösung zu fordern. Und zwar nicht nur los von Preußen, sondern los vom Reich. So findet schon am 15. August die nächste Tagung statt, bei der sich Dorten nun demonstrativ mit seinem Rivalen Matthes zusammentut. In einer gemeinsamen Erklärung malen sich die beiden aus, was eine Unabhängigkeit vom Reich bedeuten würde. Vor allem eine eigene rheinische Währung, denn das kommt gut an in Zeiten der Hyperinflation. Sie tagen wieder in Koblenz, im Schutz der französischen Besatzungsmacht und ernten tosenden Applaus. Es folgen Versammlungen in Mainz, Trier, Bonn, Düsseldorf und Mönchengladbach, die allerdings auf weniger Gegenliebe stoßen. In Mönchengladbach etwa kommen sie am 26. August 1923 erst gar nicht dazu, ihre Veranstaltung abzuhalten. Gleich am Bahnhof passen reichstreue Gegendemonstranten die Separatisten ab. Man entreißt ihnen die grün-weiß-roten Flaggen der Rheinlandbewegung und all ihre Flugblätter gehen in Flammen auf. Der Weg zur Festhalle, als Massendemonstration fürs freie Rheinland geplant, endet in einer Massenschlägerei mit vielen Verletzten. Natürlich haben es die Reichstreuen besonders auf die Redner abgesehen. Nur durch eine List schafft es Hans Adam Dorten, seinem Schicksal zu entgehen. Er gibt sich als amerikanischer Journalist aus und entkommt nach Düsseldorf. An seiner Stelle wird ein Stadtrat verprügelt. Am nächsten Morgen wird Dorten eine Verlautbarung herausgeben und den Ordnungshütern schwere Vorwürfe machen, weil sie die genehmigte Demonstration nicht besser geschützt haben. Er wird von 12.000 Teilnehmern sprechen, die ihre demokratischen Rechte nicht ausüben konnten. Und tatsächlich greifen selbst internationale Zeitungen den Vorfall auf. Von der New York Times bis zum Lewiston Evening Journal berichten sie über die verhinderte Demonstration. Dorten versteht es, das Beste aus einer Niederlage zu machen. Käthe Kollwitz verbringt mit ihrem Mann ein paar Spätsommertage im thüringischen Schiefergebirge. In einem abgelegenen Örtchen namens Lobenstein, das im Wesentlichen aus einem Rathaus, einer Kirche und den Resten einer mittelalterlichen Burg zu bestehen scheint. Ein Städtchen wie aus der Spielzeugkiste. Weit weg von den Streiks, die am 12. August 1923 Reichskanzler Wilhelm Kuno zum Rücktritt bringen werden. weit weg auch von der Berliner Arztpraxis, in der eine junge Sprechstundenhilfe ihrem Ehemann vormacht, wie leicht sich das Leben anfühlen kann, wenn eine Frau keinen toten Sohn betrauern und keine Familienmahlzeiten hamstern muss. Wir waren in Lobenstein durch die österreichische Freundeshilfe eingeladen. Es war eine sehr angenehme Zeit. Die erste Lobensteiner Zeit quälte ich mich törichterweise mit dem Gedanken an Else. Erst allmählich verlor sich das und genoss ich verjüngt das Zusammenleben mit Karl, schreibt Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch. Wohltäter aus dem schon von der Inflation befreiten Nachbarland haben für Kinder, Künstler und andere geplagte Berliner diese Landverschickung organisiert. Es geht ihr so gut wie seit langem nicht. Jetzt bin ich frei von diesen Eifersuchtsplagen. Das Schlimmste aber ist, dass ich frei bin ohne mein Zutun. Aus Gnade gewissermaßen. Diese grüne Ecke Thüringens, die da zwischen Bayern und Sachsen hineinragt, sie wirkt auf Käthe Kollwitz wie die perfekte Sommerfrische. Doch die Ruhe ist trügerisch. Gar nicht weit von ihrem Ferienort entfernt bahnt sich Großes an. Großes Ungemach. Das benachbarte Bayern entwickelt sich mehr und mehr zum Aufmarschplatz der Rechten. Dort regiert die Bayerische Volkspartei, eine konservative Schwester der Zentrumspartei. Der BVP und ihren Anhängern ist die Weimarer Republik um einiges zu liberal. Am liebsten möchten sie Bayern vom Reich abtrennen. Und da ist Hermann Ehrhardt, der Geburtshelfer dieser Landesregierung. Ein ehemaliger Korvettenkapitän, einer, der nicht verwinden kann, dass die Alliierten Deutschland zum Abrüsten zwingen. Nach dem Krieg verwandelte er die Reste seiner Truppe in ein Freikorps, die Marinebrigade Ehrhardt, eine Armee der Abgemusterten. 1919, als sich überall in Deutschland Arbeiter- und Soldatenräte gründen, zieht er los, um den Kommunismus zu bekämpfen. Die Marinebrigade Ehrhardt ist es, die in München die aufständischen Arbeiter vertreibt und den Boden für die Konservativen bereitet. Auch ein Jahr später, 1920, beim reaktionären Kapp-Putsch in Berlin, ist Ehrhardts Truppe wieder ganz vorn mit dabei. Nach dem Scheitern muss Ehrhardt sein Freikorps auflösen. Er zieht sich nun ganz nach München zurück und gründet die Organisation Konsul. Eine finstere Truppe, die liberalen Politikern wie Walter Rathenau nach dem Leben trachtet. Nach diversen politischen Morden wird auch diese Organisation verboten und ihr Anführer Hermann Ehrhardt festgenommen. Noch aus der Haft heraus stellt er einen neuen Kampfverband zusammen, den Bund Wiking. Im Juli 1923 nun ist Ehrhardt mit Hilfe eines Komplizen ausgebrochen und heimlich zu seinen Anhängern nach München zurückgekehrt. In München gibt es einen weiteren Herrn, der mit nationalistischen Kämpferposen auffällt. Ein Maler, spezialisiert auf Postkartenmotive. Vor 10 Jahren ist er aus Österreich nach Bayern herübergekommen. Er heißt Adolf Hitler. Künstlerisch konnte er nicht überzeugen. Doch als Redner kommt er so gut an, dass er schnell aufsteigt in der Partei, die erst Deutsche Arbeiterpartei und später Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei heißt. Er trimmt diese Partei auf einen stramm antisemitischen Kurs und auch er baut sich eine Privatarmee auf. Er nennt sie Sturmabteilung. Die SA besteht aus Arbeitslosen und entlassenen Soldaten. Den militärischen Oberbefehl übernimmt Hermann Ehrhardt. Und Hitler persönlich entwirft die Fahne für seine Truppe. Eine rote Flagge mit einem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund. Als Benito Mussolini im Herbst 1922 in Italien die Macht ergreift, ist Adolf Hitler schwer beeindruckt. Besonders von den Fasci di Combattimento, den Kampfbünden, die Mussolini den Weg nach Rom frei prügeln und denen der Faschismus seinen Namen verdankt. Hitler will der deutsche Mussolini werden. Die NSDAP, die zunächst eine mehr oder weniger bayerische Partei ist, versucht nun im gesamten Reich Anhänger zu sammeln. Dass viele Deutsche seit dem Versailler Vertrag und dem Einmarsch der Franzosen nationalistisch gestimmt sind, erleichtert den Nazis die Sache ungemein. Im Sommer 1923 beginnt Adolf Hitler, Pläne für einen Putsch zu schmieden. In Sachsen und Thüringen nimmt man die Aufmärsche der Rechten mit Argwohn wahr. Im mitteldeutschen Industriegebiet tendieren die Menschen nämlich seit langem nach links. In Dresden und Weimar regieren Sozialdemokraten, sie arbeiten eng mit den Kommunisten zusammen. Und die rechten Schlägertrupps aus Bayern machen ihnen zunehmend Probleme. Im vergangenen Oktober etwa hat in Coburg der Deutsche Tag stattgefunden, ein Treffen der Ultrakonservativen direkt an der Landesgrenze zu Thüringen. Adolf Hitler ist geladen und lässt dort erstmals seine SA-Männer aufmarschieren. Es gibt auch Gegendemonstranten und am Ende eine Riesenschlägerei, weshalb sich Hitler als Befreier der Stadt vom roten Terror feiern lässt. Allerdings rüsten auch die Kommunisten ihre Truppen auf, die proletarischen Hundertschaften. Kräftige, junge Männer, die die Kundgebungen der KPD schützen und auch sonst nicht zimperlich sind mit den Fäusten, wenn es für die Sache der Arbeiter zu kämpfen gilt. Der Verband sächsischer Industrieller sieht das gar nicht gern. Die Unternehmer wollen, dass die Landesregierung dieser mit Knüppeln bewaffneten Privatarmee das Handwerk legt, so wie man das in Preußen getan hat. Doch weit gefehlt. Wenn die Reichswehr nicht in der Lage sei, des Faschismus Herr zu werden, dann müssten eben proletarische Hundertschaften diese Aufgabe übernehmen, entgegnet der Chef der Landespolizei Sachsen, Hermann Schützinger. Schützinger ist Sozialdemokrat. Die Unternehmer beschweren sich bei der Reichsregierung. In Moskau verfolgt man die Entwicklung in Deutschland voller Spannung. Seit damals, als der Kaiser abtrat und die Revolution scheiterte, hofft man im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei darauf, dass sich das deutsche Proletariat endlich erhebt. Nun ist von landesweiten Streiks zu hören. Sofort wird eine Sitzung einberufen. Alle Funktionäre werden eilig aus dem Urlaub nach Moskau zurückgerufen. Und als sich am 12. August 1923 die Nachricht vom Rücktritt des deutschen Reichskanzlers Wilhelm Kuno verbreitet, sind die Parteistrategen erst recht elektrisiert. Es gibt aber auch Stimmen, die zur Vorsicht mahnen, die warnen, ein Arbeiter- und Bauernstaat nach russischem Vorbild ließe sich in Deutschland nicht so leicht errichten. Zu den Skeptikern gehört der Deutschland-Experte der Komintern, ein deutschstämmiger Jude namens Karl Radek. Radek ist derjenige, der im Frühjahr das russische Korn ins Ruhrgebiet geschickt hat, um bei den Arbeitern dort für den Kommunismus zu werben. Er ist oft in Deutschland. Die Revolution sei kein Selbstläufer, fürchtet er. Während in Russland der Bauer im Soldatenrock eine große Rolle spielte, wird die Bauernschaft in Deutschland keine entscheidende Rolle spielen, gibt Radek zu bedenken, und auch, dass die deutschen Arbeiter keine einheitliche Front bilden. Viele wählen die SPD, warnt er, und seien für eine Revolution nicht zu gebrauchen. Daher plädiert er für ein bedächtiges Vorgehen. Wir müssen als Partei des Schutzes auftreten, so Radek. Auf keinen Fall dürfe man unüberlegt mit der Nationalisierung vorpreschen. Man diskutiert hin und her in Moskau. Am Ende aber siegen die Abenteurer. Wenn streikende Arbeiter eine bürgerliche Regierung zum Rücktritt zwingen, dann müssten sie keinen weiteren Beweis ihrer Kampfeslust erbringen, heißt es. Und so beschließt das Politbüro am 22. August 1923 die Revolution. Die deutschen Arbeiter sind wirtschaftlich zu unterstützen, wird später im Protokoll stehen. Unterzeichnet von Josef Stalin. September 1923. Männerfreundschaften. Warum Kurt Tucholsky seinem Chef ein Gedicht schreibt? Weshalb Rudolf Havenstein einen alten Bekannten wiederentdeckt? Wie Gustav Stresemann den Ruhrkampf beendet und Hugo Stinnes daraufhin den Sturz des Kanzlers betreibt, obwohl der ein Parteifreund ist? Nach längerer Pause schreibt Kurt Tucholsky mal wieder etwas Gereimtes. Es ist kein Liebesgedicht, was er da zu Papier bringt, kein keckes Couplet fürs Varieté und erst recht kein kämpferisches Lied fürs politische Kabarett. Es ist ein Geburtstagsständchen für einen der Chefs in der Bank. Am 1. September 1923 hat Dagobert Simon, der Bruder von Bankdirektor Hugo Simon, Geburtstag. Er wird 50 Jahre alt. und deshalb widmet ihm Kurt Tucholsky ein paar Zeilen. Inmitten dieses Zeitenkollers gedenk ich zwischen Cent und Dollars und gerade wenn der Dienst am netzten des einen meiner Vorgesetzten. Ganz Holland soll ihm immer schulden die Knisterscheine echter Gulden und immer da soll er gesunden an guten, dicken Englischpfunden. Von beidem wünscht ihm eine Masse der Tiger aus der Sortenkasse. In allerbester Hofdichtermanier rühmt er den Chef, gewürzt mit der üblichen Prise Ironie, damit es nicht zu untertänig wirkt. Sich selbst macht der Dichter allerdings kleiner, als er müsste, denn der Tiger aus der Sortenkasse ist Tucholsky gar nicht mehr. Er steht seit einem halben Jahr in den Diensten der Bank Bett Simon und Co. und gerade ist er befördert worden. Statt stupide am Schalter Scheine zu zählen, arbeitet er nun in der Chefetage. Im August hat ihn der Bankdirektor zu seinem persönlichen Sekretär ernannt. Hugo Simon ist ein Mann, der viel für die Berliner Kunstszene tut. Seine Villa im Berliner Stadtteil Tiergarten ist berühmt. Wegen des Brunnens im Garten, den der Bildhauer Georg Kolbe gestaltet hat, wegen des Wandgemäldes von Max Slevogt im Wintergarten und wegen der vielen anderen Bilder, die dort noch an den Wänden hängen. Und auch, weil der Hausherr wöchentlich Dichter und Denker in seinem Salon versammelt. Schon vor der Krise hat der Bankier sich als Mäzen betätigt und jetzt natürlich erst recht. Deshalb hat er Tucholsky in seine Bank geholt und ihn befördert, als er registriert, dass der mit Geldzählen nicht ausgelastet ist. Tucholsky ist heilfroh, dass der Banker die Hand über ihn hält. Ich habe neulich durch Zufall die Gehaltslisten in die Finger bekommen. Ich bekomme so viel wie eine Dame, die 4 Jahre da ist. Und bei der Gratifikation ungefähr so viel wie alle anderen auch, schreibt er in einem Brief. Aber er hat auch ein schlechtes Gewissen, weil es ihm so gut geht, mitten in der Inflation, und anderen so schlecht. Deshalb schreibt er gleich noch ein Gedicht, diesmal ein politisches. Es erscheint in der Weltbühne. Einmal waren wir beide gleich. Beide Proleten im Deutschen Kaiserreich. Aber heute ist alles vergangen. Man kann nur durchs Vorzimmer zu dir gelangen. Du hast mit der Welt deinen Frieden gemacht. Hörst du nicht manchmal in dunkler Nacht eine leise Stimme, die mahnend spricht? Genosse, schämst du dich nicht? Nach dem Ausflug ins thüringische Schiefergebirge ergreift der Alltag wieder Besitz von Käthe Kollwitz. Kaum ist sie aus der Sommerfrische zurück, fährt sie hinaus nach Lichtenrade, um ihre Enkel zu hüten. Die 3 Kinder kränkeln, die jungen Eltern brauchen dringend ein paar Tage Verschnaufpause. Auch sie sollen nun von der Freundeshilfe nach Thüringen verschickt werden. So übernimmt die Großmutter die Aufsicht. Als sie Ende der Woche wieder nach Hause aufbricht, schreibt sie am Sonntag einen kleinen Übergabebericht. Liebe Kinder, ich fahre jetzt mit dem 5-Uhr-Zug herein. Ihr werdet die Kinder wohl vorfinden. Alles ist gut gegangen. Jutta hustet freilich noch, besonders nachts. Rausgebracht habe ich die beiden nur an einem herrlichen Tage, sonst habe ich geheizt und sie bei offenem Fenster gehabt. Mit Peter war alles prächtig. Er ist ein feiner Kerl, wenn man auch mitunter alle Geduld zusammennehmen muss. Aber ein lieber feiner Kerl ist er. Heute hat er übrigens 3-mal Stuhl gehabt. Fände der Besuch zu normalen Zeiten statt, würde es die Großmutter vermutlich bei diesem kleinen Gesundheitsbulletin bewenden lassen. Aber die Zeiten sind nicht normal, denn das Geld ist weniger wert denn je. 1.512.000 Mark kostet der Laib Schwarzbrot im September 1923. Daher schreibt Käthe Kollwitz auch noch fein säuberlich zusammen, wie viele Millionen sie verbraucht hat, um den Haushalt des Sohnes in dessen Abwesenheit am Laufen zu halten. Was die Wirtschaft betrifft, so sind von dir angekommen 60 Millionen. Im Übrigen habe ich für Lichtrechnung ausgelegt, 34 Millionen, für Vorwärts 6 Millionen, die Quittungen liegen bei den Briefen. Dann an Frau Fechter 4 Millionen und noch zur Wirtschaft erst 50, dann 20 Millionen, zusammen 114 Millionen. Bei der Wiedergabe musst du abziehen, was ich hier gegessen habe. Nun lebt wohl und seid gegrüßt, Die Zeit hier bei euch war mir schön. Eure Mutter. Dass Käthe Kollwitz nicht nur auflistet, was sie vorgestreckt hat, sondern in ihrer Redlichkeit auch daran erinnert, dass ihr Sohn bei der Erstattung die Mahlzeiten abziehen soll, die sie selbst beim Enkelhüten eingenommen hat, zeigt, die Not hat Einzug gehalten ins Bürgertum. Das Leben ist schwer geworden. Millionen Deutsche müssen all ihre Kraft aufwenden, nur um das tägliche Überleben zu sichern. Derweil wird Japan von einem Erdbeben erschüttert. In Tokio und Yokohama bleibt kaum ein Stein auf dem anderen, als die Erde am 1. September 1923 zu wanken beginnt. Den Rest haben die Feuersbrünste erledigt, denn das Beben ereignet sich zur Mittagszeit und in Japan kocht man mit offenem Feuer. Rund 140.000 Menschen kommen um und noch viel mehr sind ohne Obdach. Ein klarer Fall für die internationale Arbeiterhilfe. Willy Münzenberg wird von japanischen Gewerkschaftern alarmiert und macht sich sofort auf nach Moskau, um Unterstützung zu organisieren. Er schickt mehrere Schiffe mit Nahrungsmitteln, Zelten und Decken los. Leider werden die Hilfsgüter die wirklich Bedürftigen nie erreichen. Die japanische Regierung hat Angst, dass mit den Lebensmitteln kommunistische Propaganda ins Land kommen könnte. Die Hauptinsel Japans, wo das Beben besonders wütete, dürfen die russischen Schiffe daher nicht ansteuern. Nur auf der Nordinsel sind Hilfsgüter willkommen. Trotzdem hat Willy Münzenberg die Reise nach Moskau nicht umsonst gemacht. Denn dort bekommt er Wind von den Revolutionsplänen, die man in Russland für Sachsen und Thüringen schmiedet. Und was noch wichtiger ist, er erfährt von dem Korn, mit dem der Kreml die Aufständischen unterstützen will. Am 13. September 1923 hat das Zentralkomitee beschlossen, Weizen und Roggen nach Deutschland zu schicken. Das Getreide soll schon vor der Revolte geliefert und als humanitäre Hilfe getarnt werden, um keinen Verdacht zu erregen. Man überlegt auch, ob es nicht taktisch klug wäre, wenn ein Hilfsersuchen aus Deutschland käme. An dieser Stelle bringt sich Willy Münzenberg als Vermittler ins Spiel. Was, wenn sich hungrige Arbeiter an die Arbeiterhilfe wendeten? Tatsächlich gelingt es Münzenberg, die Sache an sich zu ziehen. Und so fährt er frohgemut nach Hause. Revolution in Deutschland. Und er wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Arbeiterhilfe hat eine neue Aufgabe. Nach dem Rücktritt von Reichskanzler Wilhelm Kuno im August atmet Reichsbankchef Rudolf Havenstein erstmal auf. Er weint Kuno keine Träne nach. Von wegen Mann der Wirtschaft und Expertenregierung. Das Deutsche Reich ist schlechter dran denn je. Schlimm genug, dass die Heilsarmee in der Volksschule direkt hinter der Reichsbank morgens Milch verteilen muss. Das tut sie nun schon eine ganze Weile. Es sind auch zumeist arme Hausmeisterskinder, die da in der Niederwallstraße zwischen all den Behörden zur Schule gehen. Aber jetzt diese Gulaschkanone unter den Linden, diese fahrbare Suppenküche mitten auf dem Grünstreifen und all die Anzugträger, die dort um dünnen Eintopf anstehen, das geht doch zu weit. Auch anderswo öffnen jetzt Suppenküchen. Überall stehen lange Schlangen. Und immer sagen die Leute, an dem Elend sei die Reichsbank schuld. Und Wilhelm Kuno, der immerzu Geld für seinen Ruhrboykott von Havenstein wollte, stimmt auch noch mit ein in diesen Chor. Die Reichsbank als Sündenbock. Es kann nur besser werden unter dem neuen Kanzler. Auch für die Reichsbank. Er muss sich bei Gustav Stresemann nur gleich Respekt verschaffen, von Anfang an. Das hat sich Rudolf Havenstein fest vorgenommen. Und daher hat er dem neuen Reichskanzler einen Brief geschrieben. Gleich nachdem der am 13. August 1923 sein Amt antrat. Der Zentralbankchef fordert den Kanzler auf, von der Inanspruchnahme der Notenpresse Abstand zu nehmen. Er kritisiert die Erhöhung der Beamtenbezüge durch dessen Vorgänger, welche ja, so Havenstein, bei der aktuellen Haushaltslage nur durch weitere Schulden zu finanzieren sei. Es bestehe die Gefahr, so schreibt er, dass durch völlig fanatische Kreditanforderungen bei der Reichsbank die Inflation ins völlig Uferlose geführt werde. Und zur Bekräftigung kündigt er der Regierung zum Jahresende den Kredit. Der Regierung den Geldhahn zudrehen. Seine Zentralbankkollegen in England und Amerika wären stolz auf ihn. Lange schon raten sie ihm zu mehr Härte. Doch Härte ist nicht wirklich Havensteins Disziplin. 3 Interventionen hat er abgelehnt in diesem Jahr, um dann am Ende doch zu tun, was man von ihm erwartet. 3. Denn auch im August hat er schließlich am Devisenmarkt interveniert, wenngleich ohne messbare Auswirkung auf den Außenwert der Mark. Und im Fall des Kreditboykotts bekommen Havensteins Kollegen ebenso wenig die Chance zu applaudieren. Noch bevor sich die Nachricht über die Weltmeere verbreiten kann, dreht Havenstein bei. Die braven deutschen Beamten ums Geld bringen, das will er dann doch nicht. Deshalb schreibt er nun selbst wieder ganz der gehorsame Beamte wenige Tage später einen 2. Brief an Stresemann. Die Reichsbank sei, nachdem die Bewilligung der Gehälter und Löhne einmal erfolgt ist, bereit, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Regierung die Verantwortung für die Inflation übernimmt. Havenstein will weiter funktionieren, solange ihm keiner Vorwürfe macht. Doch taktieren nützt nichts. Auch Stresemann will Havenstein loswerden. Kurz nach seinem Amtsantritt bittet er ihn zu einem Gespräch unter 4 Augen, um dem Reichsbankchef den Rücktritt nahezulegen. Und Stresemann sucht auch schon nach Alternativen. Just an jenem Tag, an dem Havenstein damit droht, der Reichskanzlei das Geld zu streichen, wird dort der erste Plan vorgestellt, der der Regierung neues Geld verschaffen soll. Der Mann, der diesen Plan präsentiert, heißt Karl Helferich. Er ist Ökonom und sitzt für die Deutschnationale Volkspartei im Reichstag. Die DNVP steht noch rechts von der DVP, der Stresemann und Stinnes angehören. Havenstein kennt Helferich gut. Helferich war eine Weile im Reichsschatzamt beschäftigt. Er war für die Finanzierung des Krieges zuständig. Bei der Ausgabe der Kriegsanleihen hat Havenstein Hand in Hand mit ihm gearbeitet. Und jetzt gibt Helferich den Inflationsbekämpfer. Aber immerhin ist Helferich ein erfahrener Mann, von dem Havenstein weiß, dass man mit ihm zusammenarbeiten kann. Karl Helferich will eine neue Währung schaffen. Am liebsten eine mit Golddeckung, so wie vor dem Krieg. Doch solange das Edelmetall knapp ist, soll übergangsweise das Land der Bauern als Sicherheit dienen. Die Bodenbesitzer würden dabei Anteilseigner der neuen Bank. Und die dürfte für jede Tonne Roggen, die dieser Boden abzuwerfen in der Lage ist, je 200 Roggenmark ausgeben. Es werden auch noch andere Reformpläne diskutiert, die die neue Währung mit den Devisen der Wirtschaft, mit künftigen Steuereinnahmen oder dem verbliebenen Gold der Reichsbank unterfüttern wollen. Mit dem Gold der Reichsbank? Dagegen kann sich Havenstein natürlich nur aufs Schärfste verwahren. Und so schreibt er am 14. September 1923 ein weiteres Mal an die Regierung. Aufgrund des geringen Goldbestands der Reichsbank sei eine solche Reform von vornherein zum Scheitern verurteilt, schreibt er. Auch werde die Reichsbank einem Plan, der auf ihre Vergewaltigung und völlige Vernichtung hinauslaufe, niemals ihre Zustimmung geben. 3-mal noch wird Rudolf Havenstein den Begriff Vergewaltigung wiederholen, bevor er auf die Alternativen zu sprechen kommt. Das Roggengeldkonzept sei zwar erheblich umzugestalten, aber insgesamt der bessere Weg, lobt er. Auch die Wirtschaft scheint das so zu sehen. Die Industrie hat von ihrem Verband zwar selbst ein Konzept erarbeiten lassen, setzt nun aber ebenfalls aufs Roggengeld. Weil es sich schnell einführen lässt, schneller als all die anderen Reformen. Hugo Stinnes macht daher extra einen Termin bei Gustav Stresemann. Er drängt auf Eile, auch in der Reichstagsfraktion seiner Partei. In 14 Tagen werden wir Bürgerkrieg haben, sagt er in der Sitzung am 12. September 1923. Kein Tag darf verloren gehen, sonst wird die Straße das Kabinett Stresemann stürzen. Doch Stresemann weiß, dass jede neue Währung scheitern muss, solange das Reich den kräftezehrenden Boykott gegen die Besatzer aufrecht erhält. Deswegen tut er nun das, was längst hätte getan werden müssen. Am 26. September 1923 beendet er den Widerstand an der Ruhr. Und das stellt das Land dann in der Tat vor eine Zerreißprobe. Nach den Arbeitern im Ruhrgebiet, den proletarischen Hundertschaften in Sachsen und Thüringen und den Separatisten am Rhein proben jetzt auch die Bayern den Aufstand. Die konservative Regierung des Freistaats ist über die bedingungslose Kapitulation so empört, dass sie den Ausnahmezustand erklärt. Die Regierungsgeschäfte führt dort nun Gustav von Kahr als Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten. Daraufhin verhängt Reichspräsident Friedrich Ebert den Ausnahmezustand im ganzen Reich. Ausnahmezustand gegen Ausnahmezustand. Stinnes hat recht. Die Regierung wackelt, nicht mal 2 Monate, nachdem sie ihr Amt angetreten hat. Und Kanzler Stresemann wird weiter wackeln, bis zu seinem Fall 2 Monate später. Aber es sind nicht nur die Unruhestifter draußen auf den Straßen, die ihn ins Wanken bringen, sondern auch die in der eigenen Partei. Allen voran Hugo Stinnes. Für den 30. September 1923 bestellt Hans Adam Dorten seine Separatisten zum Demonstrieren nach Düsseldorf. Der Tag fängt gut an. Die französische Eisenbahnverwaltung sichert den Demonstranten eine kostenlose Anreise zu, weshalb sie aus dem ganzen Rheinland kommen und oft auch ihre Familien mitbringen. Frohgelaunt machen sich die Männer und Frauen und Kinder auf den Weg vom Bahnhof in die Innenstadt. Dass sie dort unter sich sind, weil man vor Ort zum Boykott aufgerufen hat, fällt ihnen vermutlich gar nicht auf. Bei so vielen Gästen kommt es auf ein paar Düsseldorfer gar nicht an. Zu Tausenden marschieren sie durch die Stadt und fordern die Abspaltung des Rheinlands vom Deutschen Reich. Und die Vertreter dieses Reiches stehen Spalier und lassen sie gewähren. Schließlich hat der französische Ortskommandant den Beamten verboten, die Veranstaltung zu stören. Am Anfang bleibt alles ruhig. Es gibt allerdings auch noch einen anderen Befehl. Der Regierungspräsident hat die Polizei angewiesen, die Züge aufzulösen, Fahnen fortzuwerfen und Verhaftungen vorzunehmen. Es musste zum Kampf kommen. Und es kommt zum Kampf. Vor der Kunsthalle gerät die Kundgebung plötzlich ins Stocken. Gedränge entsteht. Es wird geschossen. Als Panik ausbricht, greift die französische Kavallerie ein. Am Ende sogar mit gepanzerten Wagen. 150 Verletzte zählt man danach in den Krankenhäusern der Stadt. 10 Menschen sterben. Hinterher wird noch lange darüber gestritten werden, wer den ersten Schuss abgab, Separatisten oder Polizisten. Und darüber, wie die Sache ohne französische Kavallerie ausgegangen wäre. Und während die Düsseldorfer versuchen, die Erinnerung an die französischen Panzer zu verscheuchen, wird sich Hans Adam Dorten in Paris über mangelnde Unterstützung beklagen. Er wendet sich wieder an Charles Mangin, den General, mit dem er schon 1919 für die Rheinische Republik gekämpft hat. Das, was gestern in Düsseldorf passiert ist, ist eine Schande für Frankreich, schreibt Dorten. Möglicherweise ist der Schreiber etwas voreilig, denn die französischen Soldaten haben zwar den entgleisten Separatistenaufzug aufgelöst, aber damit ist der Tag, der später als Düsseldorfer Blutsonntag in die Geschichte eingeht, noch nicht zu Ende. Es folgt eine Nacht, in der die französischen Besatzungsbehörden alle in Haft nehmen, die sie für Unruhestifter halten. Und interessanterweise ist kein einziger Separatist darunter. Keiner von denen, die mit Gewehren durch die Innenstadt marschiert sind. Nicht mal Separatistenführer Josef Friedrich Mattes, den die Düsseldorfer Polizei mit Handgranaten unterm Autositz erwischt hat. Die Franzosen verhaften ausschließlich Polizisten, die nach ihrer Einschätzung die Kompetenzen überschritten haben. Sie nehmen sie fest und weisen sie aus. Übrig bleiben etwa 30 Beamte, denen man den Prozess machen will. Die bringt man ins Gefängnis an der Ulmenstraße 95, von den Düsseldorfern Ulmer Höh genannt. Es ist in der Geschichte oft vorgekommen, dass Häftlinge gegen Wärter meutern, dass Gefangene aber eine Revolte anzetteln, um sich auf die Seite der Polizei zu stellen, geschieht dagegen vermutlich eher selten. Doch genau das passiert am 1. Oktober in Düsseldorf. Als die Insassen herausfinden, wer da zu ihnen stößt, kommt es zum Aufruhr. Es wird Tage dauern, bevor die Wächter die Ausschreitungen in den Griff bekommen. In der Zwischenzeit brechen ungefähr 100 Häftlinge aus. Dass die Verhaftung so hohe Wellen schlägt, hängt damit zusammen, dass das Düsseldorfer Gefängnis keine normale Haftanstalt ist. In dem klinkerroten Kreuzbau sitzen zwar auch Diebe, Hehler und Zuhälter, daneben aber hat die französische Besatzungsmacht einen ganzen Trakt für Gefangene reserviert, die in normalen Zeiten vermutlich nie eine Zelle von innen gesehen hätten. Treu deutsche Staatsdiener, die sich unter Berufung auf ihren Beamteneid dem fremden Regime widersetzen, oder Wirtschaftskapitäne, die Reparationen verweigern, wie Gustav Krupp. Schwer zu sagen, wie viel Krupp von der Revolte mitbekommt. Sicher hat er Lärm gehört. Das rhythmische Schlagen der Essgeschirre an Türen und Fenstergittern. Die Sprechchöre der Protestierenden. Vielleicht sogar das Wispern derer, die sich in dem Aufruhr davonstehlen. Krupp selbst nutzt die Revolte nicht zum Ausbruch. Das muss er auch nicht. Er arbeitet bereits an seiner Entlassung. Zu 15 Jahren Gefängnis haben die Franzosen ihn verurteilt. Aber nun, da Deutschland den passiven Widerstand aufgegeben hat, ist alles Verhandlungssache. Und so hat Krupp es geschafft, seine enge Arrestzelle gegen eine komfortablere Unterkunft in der Direktorenwohnung der Haftanstalt einzutauschen. Und in wenigen Tagen wird man ihn entlassen. Oktober 1923. Radikalisierung und Revolution. Wie Deutschlands Westen die Abspaltung erweckt, der Osten den Aufstand probt, der Süden das ganze Reich regieren will und Anita Berber einen neuen Mann findet. Monatelang hat Hugo Stinnes darauf gedrungen, mit den Franzosen über die leidigen Reparationen zu reden. Direkt nach der Ruhrbesetzung. Auf der Höhe des Widerstandes. Aus einer Position der Stärke heraus. Je früher, desto besser. In jedem Fall aber, bevor der Damm an der Ruhr bricht. Doch die Herren Reichskanzler wollten nicht auf ihn hören. Geschweige denn, wollten sie seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und jetzt? Jetzt muss er doch ran. Die Franzosen verlangen, dass die Deutschen endlich wieder Kohle liefern. Erst dann wollen sie über Reparationen reden. Und sie bestehen auf direkten Verhandlungen mit der Industrie. Wer sollte auch sonst ihr Ansprechpartner sein bei diesem politischen Durcheinander in Berlin? Erst wurde Reichskanzler Wilhelm Kuno von den streikenden Arbeitern aus dem Amt getrieben. Kurz darauf hat sich Nachfolger Gustav Stresemann mit seinem Kabinett zerstritten. Und nun? Nun versucht Stresemann zwar einen Neustart mit den Sozialdemokraten, aber weiß man, wie lange die Koalition diesmal hält? Hugo Stinnes ist skeptisch. Zum einen, weil sich seine Sympathie für die SPD sowieso in engen Grenzen hält. Seiner Meinung nach wäre die konservative DNVP der weit bessere Koalitionspartner für seine Partei, die DVP. Zum anderen, weil ihm der Kompromiss missfällt, auf den sich Parteifreund Stresemann da eingelassen hat. Es bleibt beim 8-Stunden-Tag. In Notlagen sollen zwar längere Arbeitszeiten möglich sein, die müssen dann aber von den Betriebsparteien vereinbart oder per Gesetz angeordnet werden. Da hätte man sich ja den ganzen Koalitionsstreit sparen können. Vor allem die Versöhnung. Langes Verhandeln für jedes bisschen mehr Arbeit, genau das hat Stinnes nicht gewollt. Aber die Industriellen geben nicht auf. Als am 5. Oktober 1923 die Verhandlungen mit den Franzosen beginnen, bringen sie das Thema nochmal aufs Tapet. 6 Mann, darunter Hugo Stinnes, machen sich auf zum Düsseldorfer Stahlhof. Denn die schmucke Zentrale des Industrieverbandes dient nun der Besatzungsmacht als Stützpunkt. Die Ruhrindustrie täte sich mit den Reparationen weniger schwer, so lassen die 6 Unterhändler die Franzosen wissen, wenn man sie bei der Rückkehr zu den Vorkriegsarbeitszeiten ein wenig unterstützen könnte. Fehlanzeige. Der Oberbefehlshaber der französischen Rheinarmee, Jean-Marie de Goute, lässt sie auflaufen. Soviel er wisse, sei der 8-Stunden-Tag in Deutschland Gesetz, versetzt der General. Und er habe keinesfalls die Absicht, gegen deutsche Gesetze zu verstoßen. Es kommt noch schlimmer. Im Anschluss an das Gespräch im Stahlhof lässt der General im gesamten Ruhrgebiet Flugblätter verteilen. Gerüchte, wonach die Franzosen sich für eine Verlängerung des Arbeitstages einsetzten, entbehrten jeder Grundlage, steht da zu lesen. Man möge ihnen keinen Glauben schenken. Erst der Rückschlag in Berlin und jetzt das. Die Zechen, die schon 8,5 Stunden Arbeitstage angeordnet haben, müssen nun zurückrudern. Stinnes ist außer sich. Begreift denn niemand, dass die Deutschen sich wirklich anstrengen müssen? Wegen der Reparationen und weil ein Winter vor der Tür steht, in dem die Hausfrauen nach Lage der Dinge weder Kohlen noch Kartoffeln bekommen werden? Wähnt er sich unter Gleichgesinnten, lässt er durchblicken, dass eigentlich weder 8 noch 8,5 Stunden Arbeit ausreichen. Rettung könne nur ein 10-Stunden-Tag bringen, so Stinnes im Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter Alanson B. Houghton. Der Diplomat ist selbst Unternehmer gewesen. Bis vor wenigen Jahren hat er einen der größten Glashersteller der USA geleitet. Ihm schüttet Stinnes sein Herz aus. Es führe kein Weg an mehr Arbeit vorbei. Er hätte ja längst Nägel mit Köpfen gemacht, aber man lässt ihn nicht. Schuld sei die Linke. Stinnes redet sich richtig in Rage. Nur unter Zwang werde man die Arbeiterschaft dazu bringen, zur Vorkriegsdisziplin zurückzukehren, sagt er. Daher müsse ein Diktator gefunden werden, ausgestattet mit der Macht, alles zu tun, was irgendwie nötig ist. Stinnes will eine Diktatur? Noch Jahrzehnte später werden Historiker über diesen Satz grübeln. Wen meint Stinnes, wenn er sagt, es nahe eine große, von Bayern ausgehende Bewegung, wird sich etwa sein Biograf Gerald D. Feldman fragen. Vielleicht Adolf Hitler? Der Agitator aus München, der wenige Tage zuvor 100.000 Menschen zum Deutschen Tag auf dem Nürnberger Hauptmarkt versammelt und seine nationalsozialistische Partei mit diversen anderen reaktionären Verbänden zum Kampfbund vereint hat? Stinnes hat tatsächlich Hitlers Bekanntschaft gemacht. Im Frühjahr 1923 bei einer Münchenreise mit Tochter Klerinore und Schwägerin Nora klingt er sich aus dem gemeinsamen Kulturprogramm aus für ein Treffen mit dem NSDAP-Führer. Angeblich war er von Hitler aber wenig angetan. Mit diesem Phantasten will ich nichts zu tun haben, soll er gesagt haben, als er ins Hotel 4 Jahreszeiten zurückkehrte. Das zumindest wird Tochter Klerinore später in ihren Memoiren behaupten. Vielleicht meint Stinnes also Gustav von Kahr, der sich gerade anschickt, Bayern auf Frontalkurs gegen Berlin zu bringen. Oder Erich Ludendorff. Schon im Ersten Weltkrieg sprachen manche über eine Diktatur Ludendorffs, weil der General weit übers Militär hinaus in die Politik hineinregiert. Seine Entlassung hat Ludendorff schwer frustriert. So frustriert, dass er 1920 beim Kapp-Putsch mitmarschiert. Inzwischen ist auch er oft in Bayern, wo man der verhassten Republik den Garaus machen will. Stinnes kennt Ludendorff gut. Und er kennt auch General Hans von Seeckt. Von Seeckt ist Chef der Reichswehr und momentan in einer ziemlich delikaten Situation. Eigentlich müsste er gegen die Bayern und ihren Ausnahmezustand vorgehen. Umso mehr seit der Sache mit dem Völkischen Beobachter. Das NSDAP-Blatt hat Ende September nämlich einen sehr unfreundlichen Artikel gedruckt über von Seeckt, Stresemann und deren jüdische Ehefrauen. Daraufhin hat Reichswehrminister Otto Gessler, der zuständig ist, weil ja auch im Reich Ausnahmezustand herrscht, die Bayern angewiesen, das in München erscheinende Blatt zu verbieten. Doch die weigern sich zu gehorchen. Nun wäre es Aufgabe der Reichswehr, sie zu disziplinieren, aber darauf will sich von Seeckt nicht einlassen. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Das hat er schon damals beim Kapp-Putsch gesagt. Von Seeckt ist ein Mann mit Chorgeist. Wie Ludendorff. Stinnes ist der Meinung, die beiden würden sich gut ergänzen. Er hat sie auch schon vor Jahren einmal zusammengebracht. Stinnes spricht ja nicht immer von einem Diktator, wenn es um Deutschlands Zukunft geht. Manchmal spricht er auch von einem Triumvirat. Das Treffen der beiden Militärs hat damals in der Villa von Friedrich Minou stattgefunden, Stinnes Statthalter in Berlin. Dummerweise hat Minou damals offenbar etwas missverstanden. Eigentlich schätzt Stinnes Minou. Er vertraut ihm Dinge an, die weit übers Geschäftliche hinausgehen. Wenn die Reichsbank Stinnes übler Machenschaften verdächtigt, muss Minou an seiner Stelle in den Untersuchungsausschuss und die Sache ausräumen. Und wenn Schwägerin Nora sich in ihr hübsches Köpfchen setzt, nach Berlin zu ziehen, dann muss Minou helfen, ein Haus zu finden. Idealerweise ein Haus, in dem er, Stinnes, auch mal Gäste empfangen kann. Mit Politik allerdings muss er Nora nicht kommen, weswegen besagtes Treffen mit Ludendorff und von Seeckt eben bei Minou stattfand. Friedrich Minou besitzt selbst eine stattliche Villa, direkt am Wannsee gelegen. Und er verfügt über politische Kontakte unter anderem zu von Seeckt. Der Manager ist Stinnes rechte Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Jüngst hat sich Minou auch in der Debatte um die Währungsreform zu Wort gemeldet. Stinnes weiß es zu schätzen, dass sein Manager so aktiv ist. Allerdings findet er, dass Minou manchmal etwas überzieht. Und zwar nicht nur, was die Größe seiner Villa betrifft, die den Stinnes'schen Familiensitz in Mülheim wie ein Pförtnerhaus wirken lässt, sondern auch politisch. Dass sein Stellvertreter in Berlin den Staat stärken und die Wirtschaft mit Steuern belasten will, um eine Währungsreform zu finanzieren, könnte Stinnes vielleicht noch tolerieren. Dass aber Minou die Franzosen an der deutschen Industrie beteiligen will, ohne umgekehrt eine Beteiligung der Deutschen in Frankreich zu fordern, das geht dann doch zu weit, findet Hugo Stinnes. Anfang Oktober will er sich nun doch einmal selbst in die Debatte einschalten. Geplant ist eine Veröffentlichung in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Als er merkt, dass Minou dies missbilligt, platzt ihm der Kragen. Der Mann soll ihm in Berlin Türen öffnen und nun stellt er sich ihm in den Weg? Entwickelt gar eigene Ambitionen? Am 7. Oktober 1923 feuert Stinnes seinen wichtigsten Manager. Anfang Oktober 1923 bekommt Reichsbankpräsident Rudolf Havenstein einen Brief aus London. Der Chef der Bank of England, Montague Norman, schreibt ihm. Er und Norman kennen sich seit Jahren. Der Kollege von der britischen Zentralbank hat ihn immer sehr unterstützt. Nach dem Krieg, als die Alliierten der Reichsbank einen technischen Berater zur Seite stellen wollten, hat ihm Norman geholfen, sich einen solchen Aufpasser vom Hals zu halten. Ich habe schon angeführt, dass dies die Position der Reichsbank eher schwächen als stärken würde, berichtet der Brite ihm Ende 1921 aus den Verhandlungen. Am Ende hat der Engländer die Alliierten überzeugt, dass eine unabhängige Reichsbank der beste Garant für Reparationen ist und hat deren Autonomie durchgeboxt. Und wenn auch nicht alle Ratschläge des Briten in Deutschland umsetzbar sind, gerade jetzt, seit dem Einmarsch der Franzosen, so ist über dem fachlichen Austausch in all den Jahren doch eine Freundschaft entstanden. Zumindest glaubt Rudolf Havenstein das, bis er den Brief öffnet. Darin geht es wie immer ums Geschäft. Doch dann wechselt Norman das Thema. Ob es nicht gut sei, die Bürde seines Amtes auf andere Schultern zu legen, fragt er den Reichsbankchef und bittet Havenstein, ihm selbiges rechtzeitig mitzuteilen. Man wolle die Zusammenarbeit der beiden Häuser doch sicherstellen, unabhängig von Personalwechseln, wie sie von Zeit zu Zeit eben sein müssten, heißt es dann nüchtern. Sein Freund hat ihm die Freundschaft entzogen. Am 15. Oktober 1923 reist Willi Münzenberg nach Dresden. Er ist voller Tatendrang, denn auch das Korn aus Russland ist auf dem Weg nach Sachsen. Und er, Willi Münzenberg, wird es an die Arbeiter verteilen, an die Kämpfer für den Kommunismus. Das russische Korn wird dazu beitragen, dass die Revolution, die vor 5 Jahren verhungerte, nun ein Erfolg wird. Die Genossen in Moskau haben für den Aufstand der Arbeiter schon den Termin festgelegt, den 9. November. Ein denkwürdiges Datum. Als sich Deutschland am 9. November 1918 zum ersten Mal erhob, reichte die Kraft nur, um den Kaiser zu vertreiben. Am 9. November 1923 nun sollen die deutschen Arbeiter ihr Werk vollenden. Die Genossen in Sachsen und Thüringen sollen als erste rebellieren und bald schon wird das Proletariat ganz Deutschland regieren. Und er wird dabei helfen, so wahr er Willi Münzenberg heißt. Wenige Tage später wird Willi Münzenberg nach Moskau melden, dass er der Konsumgenossenschaft Vorwärts in Dresden die erste Ladung Roggen übergeben hat. Er weiß, der Duft frischen Brotes ist die beste Werbung für seine Sache in einer Zeit, in der ganz Deutschland Hunger leidet. 1.743.000.000 Mark kostet ein Schwarzbrot im Oktober 1923, wenn man es beim normalen Bäcker kauft. Wer soll das bezahlen? Wie gut, dass es die Arbeiterhilfe gibt. Doch natürlich verlässt sich ein Propagandamann wie Münzenberg nicht allein auf die Nase der Leute. Mit jedem Laib Schwarzbrot geht auch ein Flugblatt über den Tresen. Und er lässt Plakate aufhängen. Arbeiter, Der Hunger vereitelt deinen Kampf, steht darauf. Du darfst nicht verhungern. Alle reden jetzt über die Arbeiterhilfe. Mit seiner Kornaktion landet Willi Münzenberg einen Volltreffer. Nur einer schafft es in diesen Tagen, noch größere Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist Josef Stalin. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Russlands hat einen Brief an die deutschen Arbeiter geschrieben. Darin wünscht er viel Erfolg für die kommende Revolution. Der Sieg des deutschen Proletariats wird ohne Zweifel das Zentrum der Weltrevolution aus Moskau nach Berlin versetzen, prophezeit Stalin. Die KPD-Parteizeitung Rote Fahne hat Stalins handgeschriebenen Brief als Faksimile veröffentlicht und direkt darunter die Übersetzung, damit die deutschen Arbeiter seine Worte auch verstehen. Auch im Berliner Regierungsviertel begreift man sofort, worum es geht. 3 Tage nach Erscheinen des Briefes werden die proletarischen Hundertschaften verboten. Die Truppe macht allerdings keine Anstalten, sich aufzulösen. Die Politik vor Ort tut nichts, um eine solche Auflösung durchzusetzen. Im Gegenteil. Die Aufrüstung der Arbeiterschaft war ja der Grund für die rot-rote Koalition in Sachsen und Thüringen. Darum haben sich die Kommunisten entschlossen, in die Regierung der ihnen bisher so verhassten Sozialdemokraten einzutreten. Und so kommt es, dass die Reichswehr am 22. Oktober 1923 in Sachsen einmarschiert und wenig später auch in Thüringen. Reichsexekution nennt man das, wenn die Regierung in Berlin Aufgaben säumiger Gliedstaaten an sich zieht. Und wie eine Exekution fühlt es sich auch an. Es gibt Dutzende Tote und Verletzte. Dresden ist voll von Polizei und Militär. Auch Leipzig und Pirna und Meißen. Alle, die an der Vorbereitung der Revolution beteiligt waren, sind jetzt in Gefahr. Willi Münzenberg muss mit seiner Verhaftung rechnen. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober flüchtet er nach Berlin. Derweil eilt die Rheinlandbewegung von einem Erfolg zum anderen. Am 21. Oktober 1923 besetzen die Separatisten das Aachener Rathaus. Ein öffentlichkeitswirksamer Coup, denn dieses Rathaus ist steingewordene deutsch-französische Geschichte. Es steht auf den Resten der Kaiserpfalz von Karl dem Großen und der herrschte von der Gascogne bis nach Sachsen. Auf dieses Erbe wollen die Separatisten bauen. Am nächsten Tag übernehmen sie das Rathaus von Wiesbaden und in Koblenz hat der Kampf um die Macht nun ebenfalls begonnen. Am 26. Oktober 1923 bestätigt der französische Hochkommissar Paul Tirard die Separatisten als Inhaber der tatsächlichen Macht. Hans Adam Dorten und Joseph Friedrich Mattes erhalten die Generalvollmachten. Der Traum von der Rheinischen Republik ist Wirklichkeit geworden. Eigentlich müsste Dorten überglücklich sein. Nun ist erreicht, wofür er 5 Jahre lang gekämpft, sein Privatvermögen eingesetzt und seine Karriere als Staatsanwalt geopfert hat. Alles könnte perfekt sein. Wäre da nicht Joseph Friedrich Mattes? Der hat auf eigene Faust diese Blitzoffensive organisiert, während er Dorten noch mit den Franzosen um Unterstützung rang. Mattes hat ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Nicht mal, als es um seine Heimatstadt Wiesbaden ging, hat er ihn informiert. Ein Affront. Als Dorten am 22. Oktober abends, nach einem langen Tag bei Paul Tirard, dem Präsidenten der Rheinland-Kommission, nach Hause kommt, weht plötzlich die Fahne der Rheinischen Republik über seiner Stadt. Warum hat man nicht auf ihn gewartet? Inzwischen hat Mattes auch schon das Koblenzer Schloss besetzt. Den klassizistischen Kolossalbau am Rande der Altstadt, den einst der Trierer Erzbischof Clemens Wenceslaus von Sachsen bauen ließ und in dem danach auch der preußische Thronfolger und spätere Kaiser Wilhelm I. residierte. Nach 1918 nutzten amerikanische Besatzungstruppen das Schloss. An den Wänden hängen noch die Kalender und Landkarten, die die Soldaten zurückließen, als sich die Vereinigten Staaten aus dem Versailler Vertrag zurückzogen. Und inmitten der Unordnung hält Mattes nun Hof wie ein kleiner König. Als ich mich in das Schloss begab, bewiesen mir der Empfang durch Herrn Mattes und der Anblick seiner Kohorten sofort die Unmöglichkeit jeder gemeinsamen Arbeit, wird Dorten später schreiben. Die gegenseitige Abneigung ist unüberwindlich geworden. Wenige Tage später werden Dortens Unterstützer den Rivalen aus dem Schloss vertreiben. Hans Adam Dorten wähnt sich endlich am Ziel und weiß nicht, dass seine Schwierigkeiten gerade erst begonnen haben. Unter anderem deshalb, weil auch noch andere Personen die Aufmerksamkeit der Franzosen beanspruchen. Personen, mit denen er gar nicht rechnet. Konrad Adenauer zum Beispiel. Einst hatte Dorten Hoffnung auf den Oberbürgermeister der Stadt Köln gesetzt. Damals, 1919, in den Anfängen der Bewegung, sprach er mit Adenauer über die Idee eines unabhängigen Rheinlandes. Aber Adenauer ließ die Sache im Sande verlaufen. Für Dorten ist Adenauer ein Verräter. Umso mehr seit dem Kölner Treueschwur vor ein paar Tagen. Die Reichstreuen demonstrierten vor der Messe in Köln-Deutz. Ausgerechnet das Prestigeprojekt des Oberbürgermeisters suchten sie sich aus. Und machen so viel Tamtam, dass ihre Kundgebung fast einer Einweihungsfeier für Adenauers endlos Baustelle gleichkommt. Der Männergesangverein singt Rheinlieder bei diesem treudeutschen Fest, alle großen Parteien schicken Redner und Adenauers katholische Zentrumspartei ist ganz vorne mit dabei, die Einheit des Reiches zu beschwören. Dabei ist sie doch die Partei, die mit ihrem Hass auf die evangelischen Preußen den Separatismus überhaupt erst begründet hat. Der Ruhrkampf ist zu Ende, sagt der Festredner des Zentrums und warnt vor allen, die glauben, nun mit Demonstrationen und Putschversuchen das Ziel einer rheinischen Republik zu erreichen. Die Kölnische Volkszeitung bringt das alles in einem großen Bericht. Wir lehnen es ab, mit solchen sogenannten Landsleuten zu diskutieren, ist da zu lesen, in dem Blatt, das jahrelang das Sprachrohr des Separatismus war. Adenauer und sein ganzes wetterwendisches Kölner Pack, sie können ihm gestohlen bleiben. Dorten ahnt, wie gesagt, nicht, dass sich seine und Adenauers Wege noch einmal kreuzen werden. Und er weiß auch noch nicht, dass man dem geschmeidigen Rheinländer später einmal den Spruch »Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?« zuschreiben wird. Auch Konrad Adenauer selbst ahnt noch nichts. In diesen Oktobertagen hat sich der Kölner Oberbürgermeister in ein Kloster nach Bad Neuenahr zurückgezogen. Nicht der Erbauung wegen, sondern weil er nach einer Blinddarm-OP dringend ausspannen muss. Er möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Doch dann beginnen die Separatisten, die Rathäuser zu stürmen. Und so berufen die Bürgermeister von Rhein und Ruhr kurzfristig ein Treffen ein. Am 24. und 25. Oktober 1923 wollen sie in Barmen tagen. Adenauer fühlt sich noch immer ziemlich lädiert, doch die Sache spitzt sich zu, da kann er nicht kneifen und so fährt er nach Barmen. Die, die sich dort versammeln, haben Angst vor den marodierenden Banden, die gewählte Politiker mit Gewalt aus dem Amt treiben wollen, aber fast noch mehr Sorge bereitet ihnen der Liebesentzug der Reichsregierung in Berlin. Fast 9 Monate lang hat die Regierung das gesamte Reich auf Solidarität mit den besetzten Gebieten eingeschworen, hat den Verlust von Menschenleben und den Ruin der Währung in Kauf genommen, um den Franzosen Paroli zu bieten. Diese Politik ist krachend gescheitert. Wird das Reich nun, um der Versöhnung willen, Rhein und Ruhr opfern? Wird Berlin die besetzten Gebiete, deren Unterstützung von Tag zu Tag schwieriger wird, im Elend versacken lassen? Adenauer, man ahnt es, hat andere Pläne. Statt Opfer der Auseinandersetzung mit Frankreich zu werden, findet er, sollte das Rheinland lieber selbst mit den Franzosen verhandeln. So greift Adenauer die Idee von 1919 wieder auf, den Rheinstaatsgedanken. Und weil schon der Begriff Rheinstaat vermintes Terrain ist, spricht er von einem Rechtsgebilde, das es zu schaffen gelte. Dieses Rechtsgebilde könne verschiedene Formen annehmen, sagt er vorsichtig, und meint eigentlich maximal 2. Als solche Lösung käme in Frage eine Abtrennung von Preußen. Auf diesem Wege wäre man vielleicht vor einiger Zeit noch zu einer Lösung gekommen. Er bezweifle aber, dass das heute noch möglich sei, wird einer der Teilnehmer Adenauers Argumentation zu Protokoll nehmen. Und deshalb müsse man sich mit dem Gedanken abfinden, dass äußersten Falles auch eine Loslösung vom Reiche im Wege der Verständigung erfolge. So wird es im Sitzungsprotokoll stehen. Noch Jahrzehnte später werden sich Geschichtswissenschaftler darüber streiten, wie Adenauer das gemeint hat. ob er eine Abtrennung des Westens vom Reich plante und es sich daher gefallen lassen muss, dass man ihn Landesverräter nennt, wie der Berliner Historiker Henning Köhler findet, oder ob Adenauer diese Möglichkeit nur ins Spiel brachte, um mit den Franzosen bessere Bedingungen auszuhandeln. Besser als das gegenwärtige Besatzungsregime und besser als die Totaloperation, die Dorten, Mattes und Smets im Schilde führten. So haben die Historiker Karl-Dietrich Erdmann von der Universität Kiel und Hans-Peter Schwarz, der zuletzt in Bonn lehrte, die Worte des Kölner Oberbürgermeisters interpretiert. Der Streit zwischen denen, die Adenauer für einen prinzipienlosen Opportunisten und denen, die ihn für einen gewieften Taktiker halten, schwelt bis heute. Kein Wunder, dass man auch beim Krisentreffen im Oktober 1923 zu keiner Lösung kommt. Nicht mal am zweiten Tag, als der Reichskanzler persönlich dazu stößt. Die Herren tagen diesmal in Hagen. Gustav Stresemann will signalisieren, dass er das Rheinland nicht aufgegeben hat, aber er kommt mit leeren Händen. In ihrer Ratlosigkeit beschließt die Runde erst einmal auszuloten, welche Absichten die französische Regierung im Einzelnen hat. Und Konrad Adenauer, Mann der Tat, nimmt das als Verhandlungsmandat. Käthe Kollwitz hat die Herbsttage mit der Arbeit an einem Holzschnitt zugebracht. Der zeigt schemenhaft die Umrisse von drei Menschen, umgeben von sehr viel dunkler Fläche. Sie nennt das Bild »Frau mit Kindern in den Tod gehend«. Eine Frau, die mit weit aufgerissenen Augen ihrem Schicksal entgegenstrebt, ein Kind hinter sich herziehend und ein zweites, lebloses Kind auf dem Rücken tragend. In den Tod gehen. Ist es das, worüber Käthe Kollwitz nachdenkt? Wer nicht mehr arbeiten könne, täte gut daran, sein irdisches Bündel zu schnüren und der Welt Valett zu sagen. Denn Platz und Brot für alte Leute hat Deutschland nicht, schreibt Käthe Kollwitz einer Freundin, kurz nachdem sie die Umrisse der gebeugten Mutter ins Tannenholz gekratzt hat. Valett sagen heißt Abschied nehmen. Der 23. Oktober ist der Tag, an dem ihr Jüngster gefallen ist. Seit 1914 markiert dieser Tag für sie den Beginn der dunklen Jahreszeit. Die Jahreszeit, in der draußen an den Fensterscheiben unablässig Regentropfen herabrinnen, stellvertretend für die Tränen, die sie nicht weinen kann. Sie hat so viel geweint. Sie hat keine Tränen mehr. Übrig bleibt der dumpfe, dunkle Schmerz. Peter ist jetzt 9 Jahre tot. Meist trifft sie sich an diesem Tag mit anderen Müttern, die ebenfalls trauern. So auch in diesem Jahr. Ein Konzertbesuch mit einer Bekannten, Lydia Timper, die im Sommer die Landverschickung der österreichischen Freundeshilfe organisiert hat. Lydia Timper hat selbst einen Sohn im Krieg verloren. Er hieß Kurt. Abends sitzen Frau Timper und ich noch zusammen. Sie spricht von ihrem Kurt. Und ich vom Peter. Aber alles war früher lebendiger. Wenn ich früher von ihm erzählte, bebte ich, schreibt Käthe Kollwitz hinterher in ihr Tagebuch und wundert sich über die eigene Fühllosigkeit. Ich bin zerstreut und so weit weg von einem ruhigen Gedenken an ihn. An diesem 23. Oktober 1923 überschlagen sich die Ereignisse. Im Westen der Republik ringt man ums Rheinland, im Osten um die Revolution. Eine Nachricht jagt die andere. Und dann ist da noch die Inflation. Die Rheinische Republik ist ausgerufen. Der Dollar steht auf 40 Milliarden. Für morgen ist der Generalstreik angekündigt. Hunger und Ratlosigkeit überall, schreibt Käthe Kollwitz. Mir ist fürchterlich schwer und bedrückt zumut. Irgendwann in diesen Tagen taucht Anita Berber in Hamburg auf. Keiner weiß, wie die Berliner Tänzerin dorthin kommt. Und keiner weiß, was sie da will. Braucht sie Luftveränderung? Seit ihrer Trennung von Sebastian Droste lebt sie wieder bei ihrer Mutter in Berlin-Wilmersdorf. Da wohnen außerdem noch die beiden Tanten und die Großmutter. Ist Anita bei so vielen alten Damen die Decke auf den Kopf gefallen? Oder ist sie vielleicht unterwegs zu den Varietés an der Reeperbahn, wo sie immer mal wieder als Nackttänzerin auftritt, schon seit den Anfängen ihrer Karriere. Aber die Reeperbahn ist ziemlich weit weg vom Arbeiterviertel Barmbek. Hier wohnen die Schlächter der Abdeckerei und die Arbeiter der Gummifabrik. Eine Hochburg der Kommunisten. Und die liefern sich gerade wilde Straßenkämpfe mit der Polizei. Offenbar das Ergebnis einer Kommunikationspanne vor 2 Tagen bei der großen roten Betriebsrätekonferenz in Sachsen. Als dort das Militär einmarschiert, beschließen die Betriebsräte per Mehrheitsentscheid, die geplante Revolution abzublasen. Die Delegierten aus Hamburg, die verspätet eintreffen, bekommen das wohl nicht mit oder besinnen sich auf den anderslautenden Befehl aus Moskau. In jedem Fall eilt einer von denen, die da vor verschlossenen Türen stehen, nach Hamburg zurück und schickt seine Leute auf die Barrikaden. Seither tobt der Häuserkampf in Barmbek. Die Arbeiter kämpfen fast nicht mehr in den Straßen, die sie vollständig der Polizei und den Truppen überlassen. Ihre neue Barrikade ist die Arbeiterstadt in ihrer Gesamtheit, mit allen ihren Kellern, Böden und Wohnungen. Jedes Fenster ist eine Schießscharte dieser uneinnehmbaren Festung. So schildert eine Beteiligte die Ereignisse in Hamburg. Sie heißt Larissa Reisner und ist frisch verliebt in Karl Radek, der im Frühjahr das Korn aus Russland geschickt hat und nun Deutschland zum Kommunismus bekehren will. Gegen 5 Uhr nachmittags flutet die Welle der Truppen und der Polizei lärmend zurück. Ihre Verluste sind ungeheuer, schreibt seine Freundin. 100 Menschen werden bei der Auseinandersetzung sterben. Kommunisten, Polizisten und vor allem Barmbeker Bürger. Ein großes Blutvergießen und mittendrin Anita Berber. Sie war besonders schön bemalt und fuhr mitten in die Schützenlinien der kämpfenden Arbeiter, um sie zu begrüßen, wird später eine Zeitung schreiben. Anita Berber, die Mitternachtsblume aus Berlin-Mitte, bleibt ein ziemlicher Fremdkörper im revolutionären Barrikadenkampf. Mit ihrem bleichen Make-up, dem Monokel und dem Pelzmuff hält man sie unter den Arbeitern für ziemlich dekadent. Von ihrem Drogenkonsum ganz zu schweigen. Diese Frau Genossen ist eine zweite Marquise Pompadour, treibt sie aus mit Feuer und Schwert, hat der Kommunist Karl Radek mal über sie gesagt. An diesem Oktobertag jedoch hat Radek ganz andere Sorgen. Die Revolution, die er in Deutschland plante, scheitert. Selbst das streitbare Häuflein in Hamburg, das sich trotz der Absage für die Sache der Arbeiter schlägt, ist in Wahrheit nicht halb so siegreich, wie es seine Freundin darzustellen versucht. In Wirklichkeit kämpft nur eine Minderheit der Hamburger Arbeiter. Und für die Waffen, die sie beim Überfall auf die Polizeistation erbeutet haben, fehlt ihnen bald schon die Munition. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt 2 Tage durchhalten. In der Nacht zum 25. Oktober 1923 werden sie still und leise ihre Barrikaden räumen. Auch Anita Berber verschwindet, so plötzlich, wie sie aufgetaucht ist. Es zieht sie zurück nach Berlin. Dort hat sie vor kurzem einen jungen Mann tanzen sehen, der sie förmlich elektrisiert. Er heißt Henry Chatin Hoffman, kommt aus Amerika und hatte seinen ersten Auftritt im Blüthnersaal, jenem Saal im Berliner Tiergarten, in dem auch Anita Berber manchmal tanzt. Am 26. Oktober 1923 wird er wieder dort auftreten. Sie muss dringend zurück. Es dauert nicht lange, da tanzen die beiden zusammen. Und natürlich werden sie auch privat ein Paar. Henry, der deutschstämmige Pfarrerssohn aus Baltimore, hat so etwas jungenhaft Frisches, so etwas unerhört Unschuldiges, wie es Anita aus Berlin gar nicht kennt. Ein schlanker, hochgewachsener Mann, dem offenbar nichts etwas anhaben kann. Ein Sunny Boy, und man stelle sich vor, er nimmt keinerlei Drogen. Auch die paar Dollar, mit denen er aus Amerika gekommen ist, verleihen ihm eine zusätzliche Schwerelosigkeit. Er hat in New York Tanz studiert. Er bringt Anita Dinge bei, von denen sie noch nie gehört hat. Denn während Deutschland die düsterste Phase seit 1918 durchlebt, dreht sich die Welt draußen ja weiter. In Amerika hat die Zeit begonnen, die man später die Roaring Twenties nennen wird. Und der Soundtrack dazu kommt aus New York. Oben in Harlem hört man den Charleston schon eine ganze Weile, und als er am 29. Oktober 1923 erstmals unten am Broadway gespielt wird und der Komponist James P. Johnson den Tanzhit seines Musicals Running Wild auf Shellac pressen lässt, da ist der Siegeszug des Charleston nicht mehr aufzuhalten. Auch Anita Berber tanzt Charleston und Fox und Ragtime. Henry bringt's ihr bei. Und sie ist hin und weg. Wenn sie später zurückdenkt an diesen Monat, als sie mit den Hamburger Arbeitern auf den Barrikaden stand, den Monat, als sie Henry, ihre neue Liebe, fand, den Monat, als die Herren 550 Millionen Mark für eine Ausgabe der Zeitschrift Der Junggeselle zahlten, nur um ein Bild der tanzenden Anita zu betrachten, dann will ihr der Oktober 1923 wie eine einzige rauschhafte Party erscheinen. Inzwischen hat es Willi Münzenberg aus Sachsen nach Berlin zurückgeschafft. Rastlos läuft er auf und ab in seinem Büro bei der Arbeiterhilfe. Die ist in einem Nebengebäude der russischen Botschaft untergebracht. Hier drin ist er sicher. Raus kann er nicht, denn seine Partei, die KPD, ist inzwischen verboten. Was soll nun aus seiner Kornaktion werden? Er kann jetzt unmöglich aufgeben, nach all dem Elend, das er gesehen hat, seit er wieder in Deutschland ist. In der gesamten Industrieregion von Sachsen und Thüringen sind Brot und Kartoffeln Mangelware und in Berlin sowieso. Eigentlich müsste man die Aktion sogar ausweiten, Suppenküchen überall. Das hat er den Genossen in Moskau auch vorgeschlagen. Die allgemeine Notlage bei den hiesigen Arbeitern ist unbeschreiblich, schrieb er. Er war sich ganz sicher, dass sein Vorschlag gut ankommen wird. Aber Münzenberg hat noch keine Antwort. Warum? Ob das mit den Machtkämpfen im Kreml zu tun hat? Vielleicht könnte er Karl Radek fragen. Radek ist in Deutschland, auch hier in der Botschaft. Aber ob der ihm helfen kann? Schließlich sollte er den Aufstand leiten, den die KPD inzwischen auch offiziell abgesagt hat. Eine ziemliche Niederlage. Auch für ihn selbst, Münzenberg, und für die Arbeiterhilfe ist die ganze Sache nicht ungefährlich. Er hat auf den Erfolg der Revolution gesetzt. Und nun? Ob es ein Fehler war, dass er der Presse vergangene Woche schon von den Suppenküchen erzählt hat? Suppenküchen für Arbeiter und Arbeitslose, Frauen, Kinder und Alte. Andererseits ist der Propagandaeffekt, der von der Kornaktion der Arbeiterhilfe ausgeht, nicht zu unterschätzen, gerade jetzt, da die KPD verboten ist. Wie sonst soll die Partei mit dem Volk im Gespräch bleiben? Eine neue internationale Kampagne muss her, und die Arbeiterhilfe wird Spenden sammeln in Amerika, Holland, in der Schweiz und Frankreich. So wie damals, als Russland hungerte. Nur jetzt für Deutschland. Willi Münzenberg überlegt hin und her. Dann schreibt er erneut ans Politbüro nach Moskau. Das Kabel geht noch am 24. Oktober raus. Diesmal hat er Glück. Schon am 26. Oktober bekommt er eine Antwort, eine positive Antwort. Willi Münzenberg wartet weder weitere Anweisungen noch Vorschüsse aus Moskau ab. Korn ist ja noch da. Er konzentriert sich ganz auf die Kampagne. Hunger in Deutschland. Die Arbeiterhilfe hat ihre neue Aufgabe. Er braucht Plakate für die Spendensammlung. Er muss dringend Kontakt zu Käthe Kollwitz aufnehmen. Willi Münzenberg ist wieder voller Tatendrang. November 1923. Krise und Heilung. Wie Adolf Hitler in München einen Putsch versucht, dann aber im Krankenwagen flieht, wie Käthe Kollwitz fast verzweifelt, aber dann dennoch ein neues Bild malt, wie der Reichsbankchef an gebrochenem Herzen stirbt, jedoch die Währung gerettet wird. Rudolf Havenstein liegt krank im Bett. Eine Grippe hat den Reichsbankpräsidenten niedergestreckt. Er fiebert. Ob er etwas mitbekommt von den Ereignissen am 8. November 1923 in München? Von den Pistolenschüssen, die Adolf Hitler im Bürgerbräu-Keller abgibt, um Gustav von Kahr und den Rest der dort versammelten bayerischen Amtsträger dazu zu bringen, sich hinter ihn zu stellen? Von dem Marsch auf Berlin, den Hitler ankündigt und den man später als ersten Versuch der Machtergreifung ansehen wird? Vermutlich nicht. Denn Havenstein ist ja krank. Und gerade ist seine Grippe im Begriff, eine Lungenentzündung zu werden. Ginge es ihm nicht so schlecht, wäre er in einer solchen Situation wohl kaum im Bett zu halten. Bei politischen Unruhen eilt er stets sofort in die Bank. 1918 etwa, als die Kommunisten die Räterepublik ausriefen und man einen Sturm auf die Reichsbank fürchten musste, ließ Havenstein zum Schutz der Goldreserven eilends den Tresorraum unter Giftgas setzen. Fatalerweise fand das Gas seinen Weg hinaus und zog hoch bis zu den Telefonistinnen. Als die Damen sich über den Geruch beschwerten, musste er die Tresore wieder entgasen und vertraute deren Bewachung dann dem Arbeiter- und Soldatenrat an. Selbst in der Reichsbank gab es 1918 ja Revolutionäre, und denen schmeichelte die Verantwortung tatsächlich so sehr, dass die Reserven der Reichsbank den Aufruhr damals unbeschadet überstanden haben. Havenstein schrieb den Spartakisten dann auch ein gutes Zeugnis, als er sie nach dem Aufstand entließ. Einige von ihnen sind allerdings auch in den Kämpfen umgekommen, bei einem Schusswechsel mit dem Militär, ganz in der Nähe der Reichsbank, in der Behrensstraße. Beim Kapp-Putsch dagegen, 2 Jahre später, ging dann alles viel schneller. Noch bevor Havenstein Maßnahmen ergreifen konnte, stand ein Offizier mit Soldaten in der Kassenhalle und forderte ein paar Millionen, um seine Leute zu entlohnen. Als der Kassierer in den ersten Stock gelaufen kam, wo Havenstein seine Direktoren um sich versammelt hatte, wies der ihn an, den Mann wegzuschicken. Die Unterschrift unter dem Befehl sei dem Direktorium nicht bekannt. Tatsächlich zogen die Soldaten daraufhin wieder ab. Danach galt es noch 5 Tage Generalstreik auszuhalten, bevor die Sache ausgestanden war. Und als Rudolf Havenstein jetzt, im November 1923, aus seinem Fieber erwacht, hat er den nächsten Putschversuch wohl einfach verschlafen. Am Mittag des 9. November schafften es Adolf Hitler und Erich Ludendorff zwar noch, sich in München mit einer Truppe von Hakenkreuzbannerträgern vom Bürgerbräukeller zum Odeonsplatz durchzuschlagen, dort aber werden sie von der Landespolizei überwältigt. 20 Menschen sterben im Kugelhagel. Hitler versucht, in einem Krankenwagen zu fliehen, wird aber 2 Tage später festgenommen. Er kommt nur bis zum Staffelsee. Aus dem Marsch auf Berlin ist nichts geworden. Noch nicht. Danach atmet die Republik kurz durch, um sich anschließend wieder den anderen Sorgen zuzuwenden. Im November 1923 kostet der Laib Schwarzbrot 201 Milliarden Mark. Es fehlt an allem. An Brot, an Fleisch, an Kohlen, selbst mitten im Ruhrgebiet. Die Förderung ist zwar angelaufen, denn Deutschland will jetzt wieder Reparationen leisten, doch die Menschen frieren. In Dienstlaken versuchen sie, Kohlen von der Halde ihres Bergwerks zu rauben. Frierende Menschen kommen mit Kisten und Karren, um dort den dringend benötigten Brennstoff aufzuklauben. Und als die Polizei kommt, um das Zechentor zu schließen, die Kohle, die dahinter lagert, ist Reparationskohle, da wehren sich die Männer, Frauen und Kinder. Sie schreien. Eine kommunistische Hundertschaft eilt herbei, eine Schlägerei entsteht und endet mit Toten und Verletzten. In Köln spitzt sich die Versorgungslage ebenfalls so zu, dass man später vom Kartoffelkrieg sprechen wird. Seit langem schon sind Lebensmittel in der Domstadt so knapp, dass die Menschen zum Hamstern ins Umland fahren. Doch inzwischen gehen den Städtern die Tauschmittel aus. So kommen sie nun zum Stehlen. Sie bringen Hacken und Schaufeln mit oder graben die Kartoffeln mit ihren bloßen Händen aus der Erde. Überall im Umland bewachen nun Bürgerwehren die Felder, Ställe und Scheunen. In Overath, im Osten von Köln, bringt die Bürgerwacht einen Vorortzug mit hungrigen Städtern zum Halten. Mehrere Menschen sterben in dem Handgemenge. Auch in Berlin kommt es zu Hungerunruhen, vor allem im armen Norden der Stadt. Im Wedding haben Hungrige einen Brotwagen angehalten und den Kutscher zur Herausgabe der Laibe gezwungen. In Gesundbrunnen einen Bäckerladen gestürmt. Aus Angst vor den Plünderern öffnen viele Geschäfte gar nicht mehr. Doch das hält die Verzweifelten nicht ab. Am 9. November 1923 versuchen sich Anwohner gewaltsam Zutritt zu einem Laden in der Ackerstraße zu verschaffen. Erst als die Polizei scharf schießt, zerstreut sich die Menge. Eigentlich müsste Havenstein sich jetzt umhören, wie es seinen Leuten in den Reichsbankfilialen bei all dem ergeht. Und er müsste sich um die Währung kümmern, doch er hustet immer noch und sein Herz macht ihm zu schaffen. Der Arzt empfiehlt Schonung und Luftveränderung. Havenstein fällt ein, was sich vor seinem Zusammenbruch zugetragen hat. Es ging um die Währungsreform. Er hat sich gründlich mit der Sache befasst. Er hat alle Konzepte gelesen und Verbesserungsvorschläge gemacht. Und was war der Dank? Der Wiederaufstieg der deutschen Währung soll ohne ihn stattfinden. Ohne Rudolf Havenstein, seit 15 Jahren Präsident der Deutschen Reichsbank, nach all dem, was er für dieses Land getan hat, man will ihn loswerden. Zuerst hat ihm Gustav Stresemann gedroht, die Unabhängigkeit der Reichsbank zu beschneiden. Dann ist dem Reichskanzler wohl aufgefallen, dass eine Änderung des Autonomiegesetzes so schnell nicht zu machen ist. Und so hat er versucht, ihm mit der neuen Personalabbauverordnung zu kommen. Weil der Staat sparen muss, seine Rede seit langem, habe die Regierung beschlossen, Beamte im Alter von über 65 in den Ruhestand zu schicken. Dies gelte auch für die Spitze der Reichsbank, hat man ihm erklärt, und Reichspräsident Friedrich Ebert persönlich forderte ihn zum Rücktritt auf. Dabei hatte er Stresemann doch schon im August erklärt, dass das Amt an der Spitze der Reichsbank eines auf Lebenszeit ist, dass er zwar im nächsten Jahr in den Ruhestand zu treten gedenke, aber keinesfalls gleich. Schon gar nicht unter Zwang. Jetzt also Ebert. Und so hat sich Havenstein, schon krank, erneut an den Schreibtisch geschleppt, um einen Brief an den Reichspräsidenten zu formulieren. Die Botschaft bleibt die gleiche. Ruhestand nicht vor 1924. Danach bricht er zusammen. Und sein Arzt ordnet Luftveränderung an. Havenstein fügt sich dem Diktat der Medizin. Er fährt nach Gut Röhrchen bei Königsberg. Dort, in der Neumark, lebt seine Tochter Gerda mit ihrem Mann. Nur für ein paar Tage. Sollen die in Berlin ruhig merken, dass eine Währungsreform ohne den Reichsbankchef nicht zu machen ist. Auch Hans Adam Dorten ist ziemlich in Not. Rathäuser zu erobern und Truppen auszurüsten kostet Geld. Und irgendwie lässt die Unterstützung der Franzosen zu wünschen übrig. Die Separatisten requirieren nun, was sie brauchen. Man könnte es auch Plündern nennen. Sie fordern Bargeld, Kartoffeln und andere Nahrungsmittel und lassen ihre Waffen sehen, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Selbst in der Abtei Maria Laach taucht am Nachmittag des 8. November 1923 ein Dutzend Separatisten auf. Der Zellerar des zwischen Koblenz und Bad Honnef gelegenen Klosters überlässt ihnen einen Ochsen, um sie wieder loszuwerden. Doch anderswo fangen die Rheinländer an, sich gegen die Plünderer zu wehren. In dem Örtchen Ägidienberg etwa, das später zu Bad Honnef gehören wird, treffen sich die Bürger am 14. November 1923, um über eine Abwehrstrategie zu beraten. Keinen Tag zu früh. Schon am 15. November kommt es zum Kampf. In der Schlacht bei Ägidienberg sterben 120 Menschen, darunter auch 14 Separatisten. Am Ende sind es allerdings doch französisch-marokkanische Soldaten, die die Sache unter Kontrolle bringen. Mit ihren dunklen Gesichtern werden sie den Einheimischen lange in Erinnerung bleiben. Truppen aus den Kolonien ihrer Besatzer müssen Rheinländer gegen Rheinländer verteidigen. Auch für die Separatisten wird der Tag zum Trauma. Die Franzosen haben nicht sie, sondern ihre Gegner geschützt. Die Separatisten verlieren nun ein Rathaus nach dem anderen und die Rivalitäten gehen munter weiter. Hans Adam Dorten flüchtet nach Bad Ems. Er ruft das Kurstädtchen zum Regierungssitz der Rheinischen Republik aus. Er will nun von dort aus an seiner neuen Währung arbeiten und eine Landespolizei in Höhe von mindestens 2000 Mann befehligen. Zumindest verkündet er das. Er schickt auch einen Brief an Paul Tirard, in dem er den Chef der interalliierten Rheinland-Kommission um Anerkennung bittet. Doch Tirard reagiert nicht. Dorten ist verzweifelt. Lassen die Franzosen ihn fallen? Konrad Adenauer versucht ebenfalls sein Glück in Koblenz. Direkt am Morgen nach dem Krisengipfel der rheinischen Bürgermeister hat Adenauer um einen Termin bei der Rheinland-Kommission gebeten. Er will mit Paul Tirard darüber sprechen, ob ein Rheinstaat dazu beitragen könnte, die Probleme zwischen Deutschland und Frankreich zu entschärfen. Und vor allem möchte Adenauer wissen, ob die Franzosen dem Rheinland helfen, wenn Berlin den Geldhahn zudreht. In der Hauptstadt reden alle nur über die geplante Währungsreform. Adenauer denkt an die Folgen. Er gerät darüber sogar mit dem Reichsfinanzminister in Konflikt. Mag selbst die Rentenmark dadurch ebenso wie die Papiermark in einen Abgrund getrieben werden, das Rheinland muss mehr wert sein als eine oder zwei oder selbst drei neue Währungen, schleudert er Hans Luther entgegen. Aber tief in seinem Innern weiß Adenauer, dass alle Rhetorik nichts bringt. Natürlich braucht das Reich eine Währungsreform. Auch das Rheinland braucht eine neue Währung, und zwar am besten eine eigene. Darüber will er mit den Franzosen reden. Er will eine rheinische Goldnotenbank gründen und Frankreich soll harte Francs zum Kapital beisteuern. Nur reagiert in Koblenz niemand. Dann lässt man ihn endlich vor. Zweimal fährt der Kölner Bürgermeister 100 Kilometer nach Koblenz zum Termin bei Paul Thirard und zweimal die 100 Kilometer den Rhein entlang wieder zurück, aber ohne Ergebnis. Was für ein Rheinfall. Doch Adenauer wäre nicht Adenauer, wenn er aufgeben würde. Die Industrie muss dringend wieder ans Arbeiten kommen, idealerweise grenzübergreifend. Der Industrielle Hugo Stinnes, das weiß Konrad Adenauer, kennt sich da aus. Der deutsche Kohlebaron hat ja schon vor dem Krieg auf der anderen Rheinseite Eisenerz zu Stahl verkocht. Und so bittet er Stinnes, für ihn durchzurechnen, was die wirtschaftliche Verzahnung der beiden Länder unterm Strich brächte und wie sich das auf die Reparationen auswirken müsste. Und mit diesem Gutachten will Adenauer es dann noch einmal direkt in Paris versuchen. In diesem November 1923 verbringt Käthe Kollwitz viele Abende bei schlechtem Licht über ihr Tagebuch gebeugt. Alles verschärft sich, schreibt sie. Hier Plünderungen und versuchte Pogrome, Bayern im Kriegszustand gegen Norddeutschland, Hunger, ein Brot 140 Milliarden, dann wieder runtergesetzt auf 80 Milliarden, Hunger, Hunger überall. Auf den Straßen schwärmen die Arbeitslosen. Alle starren auf den Kurs der Mark. Selbst die Kinder. Das Peterchen fragte neulich seine Mutter, wie ist der Dollar, notiert Käthe Kollwitz an einem anderen Abend über ihren Enkel und über das Kind von Bekannten, das mit der Mutter in der Bahn fährt und die Telegraphendrähte auf- und absteigen sieht und fragt, Mutter, ist das der Dollar? Alle bangen um ihre Existenz. Auch ihr Sohn und die Schwiegertochter. Die Inflation hat die Mitgift aufgefressen, die Ottilie in die Ehe einbrachte, und von dem schmalen Beamtengehalt, das Hans beim Gesundheitsamt verdient, kann die wachsende Familie nicht leben. Hans und Ottilie sprachen vom Auswandern. Ottilie sagte, man wird hier seines Lebens nicht froh. Was, wenn sie nun noch einen Sohn verliert, diesmal an die Inflation? Wenn das passiert, was soll sie dann noch auf dieser Welt? Sich auf die Couch begeben? Einen Seelendoktor konsultieren? Das wäre vermutlich, was ihr alter Freund Hugo Heller empfohlen hätte. Heller, der nicht nur Sigmund Freuds Verleger war, sondern auch Mitglied in dessen psychologischer Mittwochgesellschaft. Aber Heller kann ihr nicht mehr raten. Während sie in Berlin mit der Inflation hadert, ringt der herzkranke Freund in Wien um sein Leben. In wenigen Tagen wird sie von seinem Tod erfahren. Und sie selbst hat ja von jeher eine andere Art von Therapie, Arbeit. So auch diesmal. Mitten in dieser dunkelgrauen Zeit kommt Willi Münzenberg auf sie zu. Er erzählt von der geplanten Volksspeisung und fragt, ob sie ein Plakat beisteuern könnte. So wie damals für Russland, nur schneller. Idealerweise sehr schnell. Die Sache eilt, denn die ersten Suppenküchen sind schon eröffnet. Seit dem 8. November 1923 verteilt die Arbeiterhilfe Bezugsscheine für warme Mittagsmahlzeiten. Nun werden dringend Spenden gebraucht. Wie dringend die Sache für ihn selbst ist, wird Willi Münzenberg nicht erzählt haben. Er hat zwar die Zustimmung der Partei für seinen Plan, die Arbeiterhilfe darf ihre Schubrichtung ändern und Hilfe für Deutschland statt für Russland organisieren. Anfang November wirft Münzenberg das Ruder herum mit Zustimmung aus Moskau und bei der Gelegenheit ist Münzenberg auch den Fischfangbetrieb an der Wolga losgeworden und alle anderen Fabriken, sein ganzes russisches Firmenimperium, mitsamt den Schulden, alles ist nun verstaatlicht. Allerdings hat die Partei Münzenberg keine Generalabsolution erteilt, sondern nur einen Aufschub gegeben. Erstmal für 3 Monate. Danach werde man weitersehen. Er muss sich also bewähren. Käthe Kollwitz wird nicht nachgefragt haben, warum die Sache so eilig ist. Ihr leuchtet die Dringlichkeit sofort ein. Sie macht sich umgehend an die Arbeit. In Windeseile entwirft sie ein Plakat, mit dem Münzenberg Geld für Suppenküchen sammeln kann. 4 kleine Kinder mit großen Augen, dünnen Ärmchen und leeren Essnäpfen. Es ist das Bild, das später wie kein anderes die Not des Jahres 1923 symbolisiert. Die Ikone des Inflationsjahres. Deutschlands Kinder hungern ist da zu lesen. Oder auf Englisch, Germany's children are starving. Oder auch De Tyskerbaan Sylter auf Norwegisch. Denn es geht um eine weltweite Aktion. Je nachdem, wo gesammelt werden soll, erscheint der Text in der Landessprache. So wird die Arbeiterhilfe allein in Berlin 58 Suppenküchen eröffnen können. Wöchentlich werden dort 15.000 Menschen eine warme Mahlzeit erhalten. Außerdem wird Münzenberg einen Hungerkongress in der Hauptstadt organisieren, mit 500 Gästen aus aller Welt. Auf der Einladungsbroschüre die Kreidelithografie mit den 4 hungernden Kindern von Käthe Kollwitz. Heute Proviantkolonne, morgen Sturmkolonne des Proletariats, alles für den Sozialismus. So wird Willi Münzenberg die Devise der Arbeiterhilfe später zusammenfassen. Auf seinem Kongress erwähnt er den Sturm des Proletariats aber mit keinem Wort, denn er weiß, die Behörden beäugen ihn genau. Sie verdächtigen ihn, Propaganda für den Kommunismus zu machen. Sie überlegen, ihm das Handwerk zu legen, aber sie lassen ihn gewähren, weil gerade jede Mahlzeit gebraucht wird. Auch in Moskau wird nach 3 Monaten keiner das Ende seiner Aktion fordern, denn die KPD bleibt verboten und er hält den Kontakt zum Proletariat. Vorerst ist Münzenberg sicher. Nach einer Woche auf dem Land ist Rudolf Havenstein immer noch nicht gesund. Er kehrt trotzdem nach Berlin zurück, denn er hört, die Währungsreform sei schon im Gange. Seit dem 15. November 1923 wird das neue Geld ausgegeben. Es heißt Rentenmark. Die neue Währung orientiert sich am Roggengeld des Ökonomen Karl Helfferich. Sie heißt nur anders, denn wegen der prekären Versorgungslage soll statt des Korns nun doch lieber Deutschlands Grund und Boden als Sicherheit dienen. Eigentlich müsste der Reichsbankpräsident zufrieden sein. Er selbst hat dieses Konzept ja empfohlen. Und außerdem hat er dessen Urheber, Karl Helfferich, sogar zu seinem Nachfolger in der Reichsbank erkoren. Nicht gleich natürlich. Erst später, nach erfolgreicher gemeinsamer Währungssanierung, als Belohnung für die Zusammenarbeit. Doch aus der Zusammenarbeit wird nichts. Havenstein ist außer sich. Man hat seine krankheitsbedingte Abwesenheit genutzt, um seine Pläne zu unterlaufen. Weder wollte man ihn, Havenstein, den Hebel umlegen lassen, noch hat man Karl Helfferich mit der Umsetzung betraut. Die Regierung hat an der Reichsbank vorbei einen Reichswährungskommissar berufen, ein völlig neues Amt, besetzt mit einem Mann namens Hjalmar Schacht, der bisher eine Geschäftsbank geleitet hat. Und dieser Schacht legt ein enormes Tempo vor. Rudolf Havenstein eilt in die Bank, um sich mit seinem Direktorium zu beraten. Danach bleibt er allein an seinem Schreibtisch sitzen, bis in den Abend hinein brennt Licht. Was schreibt er noch so spät? Einen Brief ans deutsche Volk? Eine Entschuldigung? Dafür, dass er die Schulden des Deutschen Reiches zulasten der Sparer getilgt hat? Wird er um Verzeihung bitten für die Geldentwertung, die amerikanische Wissenschaftler ein Jahrhundert später die 5. schlimmste Inflation der Weltwirtschaftsgeschichte nennen werden? Oder wird er wenigstens versuchen zu erklären, wie es dazu kam? Wird er zurückgehen bis zur Reichseinigung 1871 und dem Versäumnis, diesem frisch geeinten Reich auch eigene Steuern zu geben? Dem Geburtsfehler, der ein halbes Jahrhundert später dafür sorgt, dass Deutschland anders als etwa England den Ersten Weltkrieg fast gänzlich über Kredite finanzieren musste? Wird Havenstein schreiben, dass er keine Alternative hatte, als die Schuldenpolitik mitzutragen? Dass er Befehlsempfänger des Kaisers war und danach der des Kanzlers und gezwungen, die Notenpresse laufen zu lassen, weil die Reichsbank sich erst ab 1922 von der Politik abnabeln konnte? Wird er anführen, dass es selbst danach für die autonome Reichsbank eine Gratwanderung war, die Diskontsätze heraufzusetzen? Dass eine Zinserhöhung wenig hilfreich, wenn nicht gar kontraproduktiv gewesen wäre, weil der größte Kreditnehmer des Reiches ja die Regierung war Eine Regierung, die den Ruhrboykott 1923 buchstäblich um jeden Preis wollte, sodass höhere Zinsen die Staatsausgaben, Staatsschulden und somit die Geldmenge nur noch weiter in die Höhe getrieben hätten. Oder schreibt er einen Appell an nachfolgende Notenbankchefs, dass die jungen Kollegen von Anfang an vehementer sein mögen bei der Verteidigung des Geldes, dass sie dem Geld und der Politik Grenzen setzen müssen oder zurücktreten? Ist es das, was er schreibt? Eine Rücktrittserklärung? Friedrich Ebert hatte das wohl gehofft. In Havensteins Abwesenheit hatte er ihm erneut aus diesem Grund geschrieben. Doch Havenstein will nicht zurücktreten, weniger denn je. Und so holt er zwar weit aus in dem Brief, den er in dieser Nacht an Friedrich Ebert schreibt, er macht viele Sätze, um das Autonomiegesetz zu loben, das die Briten ihm 1922 ja in Wahrheit aufdrängen mussten, doch wenn er dieses Gesetz nun die Magna Carta der Reichsbank nennt, dann tut er das vor allem, um zu untermauern, dass er von der Politik nicht kündbar ist. Er ist Beamter auf Lebenszeit. Die vielen Seiten, die er füllt, müssen ihn enorme Kraft gekostet haben. Kurz danach wird er zusammenbrechen. Am 20. November 1923, nachts um 3:30 Uhr. In seiner Dienstwohnung in der Reichsbank. Ein Infarkt. Seine Kollegen werden sagen, er starb an gebrochenem Herzen. Die sterbliche Hülle von Rudolf Havenstein wird im Lichthof der Reichsbank aufgebahrt. Derweil sitzt Hjalmar Schacht im nahegelegenen Finanzministerium in der Wilhelmstraße in einem düsteren Büro mit Hofblick und arbeitet. Er arbeitet an der Liquidation von Havensteins Erbe. Schacht ist der neue Währungskommissar. Er ist erst seit 8 Tagen im Amt. Die Berufung kam recht plötzlich. Seine Sekretärin bringt er aus seinem alten Bankhaus mit. Und die beiden haben alle Hände voll zu tun. Die Währungsreform ist Gesetz, die Ausgabe der neuen Scheine für den 15. November 1923 angekündigt. Aber die Verteilung stockt, denn die Reichsdruckerei streikt, mal wieder. Auch fehlt es an Papier. Irgendwie schafft Schacht es dann doch, die Filialen der Reichsbank mit neuem Geld auszustatten, gerade so viel, dass der Umtausch wie geplant beginnen kann. Ganz Deutschland hat auf diesen Moment gewartet. Alle wollen die Papiermark loswerden. Stapelweise schleppen sie sie herbei, um sie einzutauschen. Doch das neue Geld ist knapp. Und weil es so knapp ist, tauschen die Deutschen auch weiter Dollar. Dessen Kurs steigt also erstmal weiter. Ein schlechtes Signal. Um dem Währungsverfall Einhalt zu gebieten, greift Schacht zu einem psychologischen Trick. Als der Dollar am 20. November 1923 bei 4,2 Billionen Papiermark steht, beschließt Schacht, dass es nun an der Zeit ist, den Umtauschkurs zwischen Renten und Papiermark zu fixieren. 1 Billion. Das rechnet sich leicht. Einfach 12 Nullen streichen. Und siehe da, der Dollar steht jetzt bei 4,20 Mark. Genau wie vor dem Krieg. Hinterher wird man sagen, dass der Kurs willkürlich gewählt war und auch die Deckung der Rentenmark durch Grund und Boden nur eine Illusion, denn im Ernstfall hätte ja niemand die Herausgabe von Grund und Boden erzwingen können, aber die Illusion funktioniert. Sie funktioniert so gut, dass der Ernstfall gar nicht eintritt. Es wird lange dauern, bis all die vielen Scheine, die die Reichsbank im Krisenjahr 1923 hat drucken lassen, aus dem Verkehr gezogen sind. Und noch länger, um auch des Notgelds Herr zu werden, das in Köln und anderen Städten kursiert. Es stellt sich heraus, dass die Bürgermeister auf eigene Faust fast doppelt so viel Geld herausgegeben haben wie Rudolf Havenstein in Berlin. Und obwohl alle eine Sanierung der Währung fordern, wollen sie auf diese überaus praktische eigene Liquiditätsquelle nicht verzichten. Schließlich haben sie jetzt eine wachsende Zahl von Arbeitslosen zu versorgen. Es wird Rückschläge geben, aber Hjalmar Schacht wird sich nicht vom Kurs abbringen lassen. Nicht von den Direktoren der Reichsbank, die sich schwer tun mit Schacht, als der bald darauf der neue Präsident der Reichsbank wird, nicht von den rheinischen Bürgermeistern, die jammern, dass dessen neues Geld zu knapp bemessen sei, auch nicht von Industriellen wie Hugo Stinnes, die meinen, dass eine Währung ohne Golddeckung für den Außenhandel nicht taugt, weshalb sie ihre eigene Notenbank gründen wollen. Auch Schacht selbst hält die Rentenmark für ein Provisorium, eine Krücke auf dem Weg zurück zum Gold. Er braucht Zeit. Und so wird er alle Kritiker ausmanövrieren, bis er die Sanierung 9 Monate später durch die Rückkehr zur Golddeckung abschließt. Der 20. November 1923 jedoch, der Tag, an dem man Rudolf Havensteins Leichnam in der Reichsbank aufbahrt und Schacht die Währung zurück auf Vorkriegskurs bringt, dieser Tag wird als die Wende in Erinnerung bleiben. Dezember 1923. Blick in die Zukunft. Warum das neue Geld für den Zirkus Sarrasani zu spät kommt, wieso Hugo Stinnes das Weihnachtsfest im Bett verbringt und Käthe Kollwitz erschöpft ist, weshalb es Kurt Tucholsky nach Paris zieht und wie Anita Berber ein letztes Mal Schlagzeilen macht. Der Zirkus Sarrasani ist seit fast 4 Wochen unterwegs. Mit 2 Schiffen der Stinnes-Reederei haben die Schausteller Deutschland auf dem Höhepunkt der Inflation verlassen. Nun nehmen sie Kurs auf Südamerika. Der eine Frachter befördert die beiden großen Zirkuszelte, die Wagen und die 500 Artisten, darunter die russischen Luftakrobaten, den Zwerg Max und die beiden Riesen. Für sie hat man sogar eine Kabinenwand durchbrechen lassen. Der zweite Dampfer transportiert insgesamt 600 Pferde, Zebras, Kamele, Elefanten, das Nilpferd und die beiden Löwen. Die Löwen sorgen kurz vor Ende der Überfahrt für Aufregung, weil sie sich während eines Sturms aus ihrem Käfig befreien und nur mit Mühe wieder einfangen lassen. Anfang Dezember dann kommt die erlösende Nachricht aus Uruguay. Der Zirkus ist gut angekommen und das ganze Wagenmaterial ist inzwischen gelöscht, meldet der Südamerika-Repräsentant des Stinnes-Konzerns Adolf Theodor Schönberg an die Zentrale in Deutschland. Schönberg ist allerdings etwas skeptisch gegenüber dem Zirkusabenteuer, in das der Chef investiert. »Wir werden aufatmen, wenn wir die Deckung unserer Transportkosten haben«, schreibt er. Doch er muss sich bald korrigieren. Die bisherigen Einnahmen in Montevideo überschreiten die hiesigen Vorschüsse um etwa $2000 in Gold, so die Bilanz wenige Wochen später. Man plant weitere Auftritte in Argentinien und Brasilien. Bis weit ins Jahr 1924 treten die Dresdner Artisten in Lateinamerika auf. Die Tournee entpuppt sich als solch großer Erfolg, dass Deutschlands Zirkusstars in ihrer Heimat nie mehr recht heimisch werden. In Übersee verdienen sie viel besser. Auch Stinnes andere Geschäfte lassen sich gut an. Gerade ist Hugo Junior, sein Sohn, aus Amerika zurückgekehrt. Er hat in Texas Ölfelder besichtigt und mit dem Besitzer Harry Ford Sinclair einen Vertrag ausgehandelt. Künftig wird der Stinnes-Konzern Erzeugnisse von Sinclair Oil in Europa vermarkten. Bei den Verhandlungen ging es auch darum, ob Sinclair sein Know-how in Aserbaidschan einbringen könnte, wo Stinnes Ölvorkommen erschließen will. Und spätestens wenn das gelingt, wäre über ein eigenes Tankstellennetz nachzudenken. Politisch scheint sich nun ebenfalls alles zu fügen. Endlich regiert in Berlin eine Koalition nach Stinnes Vorstellungen. Die Sozialdemokraten haben die Regierung verlassen. Aus Protest. Weil das Reich auf die linken Umtriebe in Sachsen so viel schärfer reagiert als auf die rechten in Bayern. Und anders als beim letzten Koalitionsstreit gelang es Kanzler Gustav Stresemann diesmal nicht, die Scherben zu kitten. Er hat es bei all den Turbulenzen zwar gerade noch geschafft, die Währungsreform über die Bühne zu bringen, dann aber ist auch das zweite Kabinett Stresemann-Geschichte, was Hugo Stinnes wenig bedauert. Stresemann war ihm immer schon zu weich. Nun gibt es einen neuen Kanzler in Berlin, Wilhelm Marx von der Zentrumspartei. Der regiert zusammen mit der DVP, der Partei von Hugo Stinnes. Auch die DDP ist Teil der Koalition. Dieser Partei gehört etwa der Wirtschaftsminister Eduard Hamm an, der als Staatssekretär in der Reichskanzlei einst das Misstrauensvotum der Wirtschaft gegen Reichsbankchef Rudolf Havenstein entgegennahm. Und auch der neue Chef der Zentralbank, Hjalmar Schacht, gehört zur DDP. Ein durch und durch bürgerliches Kabinett und der Verlängerung der Arbeitszeiten gegenüber viel aufgeschlossener als die Vorgängerkoalition. Deutschland wird zu den Vorkriegsarbeitstagen zurückkehren. Hugo Stinnes ist hochzufrieden. Je länger er darüber nachdenkt, desto mehr gelangt er zu der Überzeugung, dass Deutschlands Wohl allein vom Fleiß der Arbeitnehmer abhängt. Hätte Deutschland statt zu faulenzen nach dem Krieg wie vor dem Kriege gearbeitet, so sähe eben alles anders aus. Dann hätte Poincaré nicht den Vorwand gehabt, das tun zu können, was Deutschland immer mehr dem Zerfall näher bringt, schreibt Hugo Stinnes in einem Brief an seinen Sohn. Doch jetzt steht einer Einigung nichts mehr im Wege. Keiner weiß besser als er, was Deutschland an Kohle liefern kann und was die Franzosen brauchen. Schließlich sitzt er in Düsseldorf ständig mit Vertretern der Besatzungsmacht zusammen, um die Wiederinbetriebnahme der Zechen zu planen. Und so formuliert am 6. Dezember 1923 Stinnes die Reparationsdenkschrift, um die ihn Konrad Adenauer gebeten hat. Das Papier, auf dessen Grundlage die beiden über die Verzahnung der deutsch-französischen Schwerindustrie verhandeln wollen und über die Reparationen. Diese sollen seiner Ansicht nach im Wesentlichen in umgesetzter deutscher Arbeit, also in Naturalien, wie Kohle oder Koks geleistet werden. Die Lieferungen müssten in der Höhe fixiert und die Bergwerke dafür vom deutschen Staat entschädigt werden. Mehr als 6 Seiten Text, die Stinnes nach dem Diktat noch handschriftlich mit dem Hinweis durch Adenauer nach Paris versieht, bevor er sie seiner Sekretärin zum Abheften gibt. Etwa zur gleichen Zeit macht sich der Dichter Heinrich Mann daran, Hugo Stinnes ein literarisches Denkmal zu setzen, eine expressionistische Novelle, die der Maler George Gross illustrieren wird. Kobes. Die beiden Künstler zeichnen das Bild eines übermächtigen Konzernherrn namens Kobes, der alles kontrolliert, nach Leitsätzen wie »Jetzt aber muss mehr gearbeitet werden« oder »Das Reich verdient nichts Besseres als Zahlen«. Die Stimmung wendet sich gegen Hugo Stinnes, auch in Berlin. Gustav Stresemann ist nun kein Kanzler mehr, aber sein Nachfolger hat ihn als Außenminister ins Kabinett geholt, wegen seines Geschicks im Umgang mit den Alliierten. Das Letzte, was sich Stresemann bei den diffizilen Reparationsverhandlungen wünscht, ist die Hilfe von Privatdiplomaten wie Adenauer und Stinnes. Er verbittet sich deren Alleingänge. Normalerweise würde sich Stinnes wohl nicht abhalten lassen. Wann hätte er sich je um Stresemanns Befindlichkeiten geschert? Aber nun kann Stinnes gar nicht anders, denn er ist krank. Als er Weihnachten mit Frau und Kindern zu den Schwiegereltern nach Wiesbaden fährt, muss er dort das Bett hüten. Seine Gallensteine plagen ihn, die Koliken suchen ihn nun immer häufiger heim. Ein paar Wochen später überfallen sie ihn in Berlin. Statt dort seinen Geschäften nachzugehen, strandet er in der Grunewald-Villa seiner Schwägerin Nora. Er ist kreidebleich unter seinem dunklen Bart und er krümmt sich vor Schmerzen. Und während Außenminister Stresemann den Vertrag aushandelt, der die Reparationslast erleichtern und die französischen Truppen zum Abzug aus dem Rheinland verpflichten wird, bringt man Hugo Stinnes ins Berliner Sanatorium Westend. Die Unterzeichnung des Dawes-Plans im August 1924, den ersten diplomatischen Erfolg Deutschlands nach Ende des Ersten Weltkriegs, wird Stinnes nicht mehr erleben. Ebenso wenig die Veröffentlichung von Heinrich Manns Novelle. Dieses Prosastück wird nun eher so etwas wie ein kritischer Nachruf auf Hugo Stinnes. Denn bei dessen Gallen-OP kommt es zu Komplikationen. Auch ein zweiter Eingriff misslingt. Auf dem Totenbett beschwört Hugo Stinnes seine Kinder, die Schulden zu reduzieren. Ihnen würden die Banken weniger nachsehen als ihm. Meine Kredite sind eure Schulden, warnt er. Sie sollen alles verkaufen, bis auf Kohle und Schifffahrt, und auf keinen Fall neue Verbindlichkeiten eingehen. Er weiß, dass sein Trick aus Inflationszeiten, auf Kredit Profit zu erzielen, nicht mehr funktioniert. Und er fürchtet, dass die Schulden nun nach der Währungsreform der Firma den Garaus machen könnten. Er stirbt am 10. April 1924 in Berlin. Schon im selben Jahr beginnt der Niedergang des Unternehmens. Seinen wichtigsten Manager hat Stinnes ja noch selbst gefeuert und den Söhnen fällt die Fortune. So wird alles, was Hugo Stinnes zusammengetragen hat, seinen Erben zwischen den Fingern zerrinnen. Nur die Tochter Claire Nore, die wenige Jahre später als Rennfahrerin die Welt umrundet, wird dem Namen Stinnes noch Ehre machen. Auch Käthe Kollwitz liegt da nieder im Dezember 1923. Ihr Mann lässt sie von Spezialisten durchchecken. Schließlich hat auch sie vor nicht allzu langer Zeit eine Gallen-OP überstanden. Doch der Arzt gibt Entwarnung. Kein organischer Befund. Nur ein funktioneller Fehler. Wahrscheinlich Erschöpfung. Sie hatte ja nur ein paar Tage Zeit für dieses Bild, das ihr so am Herzen lag. Das Bild der hungernden Kinder für Willi Münzenbergs Arbeiterhilfe. Kaum hingen die Plakate, ist Käthe Kollwitz zusammengeklappt. Psychischer und vor allem körperlicher Abfall. Geistloser, müder Kopf, schreibt sie in ihr Tagebuch. Aber wenigstens hat sie etwas tun können gegen das Elend. Es treffen reichlich Spenden ein, besonders aus den USA, wo es viele Deutschstämmige gibt, die Anteil an der Not in der alten Heimat nehmen. $50.000 wird die Arbeiterhilfe dort bis zum Frühjahr an Spenden zusammenbekommen. Dafür kann man allerhand kaufen in Deutschland, auch nach der Währungsreform. Der Dollar steht bei 4 Rentenmark 20 und der Laib Brot kostet 40 Pfennig. 1923 war ein Jahr der Härten, aber jetzt, so scheint es, geht es aufwärts. 1923 war eine Herausforderung, auch für Käthe Kollwitz' Ehe. Es ist schwer, gegen eine Untreue anzukämpfen, die nur im Kopf des Partners stattfindet. Sie beschließt, loszulassen. Das Loslassen hat schon einmal funktioniert, als sie sich einst zu einem anderen hingezogen fühlte. Ihr Mann hatte sie freigegeben. Und sie blieb. Loslassen funktioniert auch diesmal. Der Name Else taucht seltener auf in den Tagebüchern. Und irgendwann, als die Sprechstundenhilfe Else beschließt, eine Stelle in einer anderen Praxis anzunehmen, verschwindet er ganz. Käthe und Karl Kollwitz werden gemeinsam alt. Mit Grauen werden sie das Erstarken der Nationalsozialisten beobachten und die Schwächung der zerstrittenen Linken. 1932 unterzeichnen sie mit anderen prominenten Intellektuellen ein Papier, das SPD und KPD zur Zusammenarbeit gegen die Nazis aufruft. Vergebens. 1933 zwingen die Nazis Käthe Kollwitz zum Austritt aus der Akademie der Künste, zeitgleich mit dem Schriftsteller Heinrich Mann, der den Appell ebenfalls unterschrieb. Schon bald kann Käthe Kollwitz ihre Werke in Deutschland nicht mehr ausstellen. International dagegen wird sie an Bedeutung gewinnen. Karl Kollwitz stirbt im Juli 1940 an den Folgen einer Grippe. Eine der bittersten Erfahrungen für sie wird jedoch sein, im Alter auch noch den Tod ihres Enkels zu erleben. Ihr Sohn Peter fiel im Ersten Weltkrieg, Peter, der Enkel, nun im Zweiten. Als die alliierten Kampfflugzeuge Berlin bombardieren, flieht sie nach Moritzburg bei Dresden, wo ihr der Sohn des letzten sächsischen Königs Unterkunft in einem Gut neben dem Schloss gewährt. Dort stirbt sie 1945, kurz vor Ende des Krieges. Willi Münzenberg wird noch weit über den Jahreswechsel hinaus mit den Kollwitz-Plakaten Geld für seine Suppenküchen sammeln. Und er dreht auch noch einen Film über die Aktion gegen den Hunger. Dank des Films und der Plakate wird es so aussehen, als habe die Kommunistische Arbeiterhilfe 1923 einen gewaltigen Beitrag geleistet im Kampf gegen die Hungersnot. Willi Münzenbergs Propaganda wird so gut funktionieren, dass gar nicht auffällt, dass er den Hunger in Deutschland erst ganz am Ende des Hungerjahres entdeckte, dass die Suppenküchen der Kommunisten später kamen als die der österreichischen Freundeshilfe und viel später als die Schulspeisung der englischen und amerikanischen Quäker. Die füllen in aller Stille seit 1919 die Mägen 1 Million deutscher Schulkinder, während die Arbeiterhilfe auf dem Höhepunkt der Krise gerade mal 15.000 Menschen pro Woche versorgt. Willi Münzenberg wird immer neue kommunistische Zeitungen und Filmgesellschaften gründen. Sein Medienkonzern wird der zweitgrößte der Weimarer Republik werden, etwas kleiner nur als das konservative Zeitungsimperium von Alfred Hugenberg. Sie nennen ihn nun den Roten Millionär. denn er fährt mit einer linken Limousine durch Berlin und lebt in einer schicken Wohnung im Stadtteil Tiergarten im Haus des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld. Bei Hirschfeld logiert zwischenzeitlich auch Anita Berber. Willi Münzenberg lebt dort, bis im Frühjahr 1933 der Reichstag brennt. Danach wird eine Verordnung erlassen, die Münzenberg zu einem der meistgesuchten Männer der Republik macht, denn die Nazis wollen den Brand den Kommunisten in die Schuhe schieben. Münzenberg flieht nach Paris und versucht aus dem Exil das Kalkül der Nazis zu durchkreuzen. Er gibt ein Braunbuch über den Reichstagsbrand heraus und behauptet, die Nazis selbst hätten das Parlament angezündet. Aus Paris wirbt er für die Einheitsfront von SPD und KPD, während die Komintern die Sozialdemokratie als Hauptfeind bekämpft. So will es Josef Stalin. Die Stalinisten drängen Münzenberg aus der KPD. 1940, nach dem Einmarsch der Nazis in Frankreich, wird er im Lager Chambaron bei Lyon interniert, schafft es aber einige Wochen später zu fliehen. Im Oktober 1940 dann wird man seinen Leichnam mit einer Schnur um den Hals in einem Wald bei Saint-Marcellin finden und nie klären können, ob es Mord oder Selbstmord war. Kurt Tucholsky zieht es ebenfalls nach Frankreich. Bei der Weltbühne bekniet man ihn seit Monaten zur schreibenden Zunft zurückzukehren. Und nun, da die Inflation besiegt ist, traut er sich, bei Bett Simon und Co. zu kündigen. Allerdings will er seinen Posten als Bankbeamter nicht aufgeben, um dann in einer Berliner Schreibstube Dienst zu tun. Er hat Deutschland gründlich satt. Er träumt davon, seinem Vorbild Heinrich Heine nachzueifern. Und so geht er im April 1924 nach Paris, um von dort für die Weltbühne und andere zu schreiben, auch für Münzenbergs linkes Verlagsimperium. In Paris ist Kurt Tucholsky in seinem Element. Die Kinder lärmen auf den bunten Steinen, die Sonne scheint und glitzert auf ein Haus. Ich sitze still und lasse mich bescheinen und ruhe von meinem Vaterlande aus. Diese Verse schreibt Tucholsky über den Parc Monceau, einen Landschaftsgarten im Westen von Paris, der auch schon den Maler Claude Monet inspiriert hat. Auch seiner Freundin Mari, die noch in Berlin ist, schwärmt er vom Pariser Frühling vor. Sanft ist er nicht, weich auch nicht. Du ist vielleicht das beste Wort. Man geht wie auf Samt. Die Freundin lässt sich gern überzeugen. Sie kommt nach Paris, und kurz darauf heiraten die beiden, denn Tucholsky ist inzwischen von seiner ersten Frau geschieden. Es folgt eine Zeit, in der er ein Stück nach dem anderen schreibt, während Mari Wohnungen sucht, Geld eintreibt und ihm auch sonst den Alltag vom Leib hält. Die Beziehung verliert ihre Schwerelosigkeit, weshalb auch diese Ehe scheitern wird, wie die erste. Wie immer bei Tucholsky sind auch ein oder zwei andere Frauen im Spiel. In Paris trifft er Joseph Friedrich Matthes, der einst für ein unabhängiges Rheinland stritt und sich mit den anderen Separatisten entzweite. Jetzt will Matthes in die Heimat zurück. Aber die deutsche Botschaft verweigert ihm die Papiere, trotz Amnestie. Tucholsky ergreift Partei. In der Weltbühne veröffentlicht er einen Aufruf für Joseph Matthes. Doch ohne Erfolg. Matthes muss in Paris bleiben. Dass die Deutschen ihn nach dem Einmarsch in Frankreich deportieren und wenig später im KZ Dachau ermorden werden, wird Tucholsky nicht mehr erleben. Auch Kurt Tucholsky selbst meidet Deutschland nun, denn er muss einen Prozess fürchten wegen des Satzes »Soldaten sind Mörder«, von ihm veröffentlicht in einer Glosse in der Weltbühne im Sommer 1931. Wieder wächst in ihm das Gefühl der Ohnmacht, die bittere Einsicht, mit seinem Schreiben nichts bewirken zu können. Wieder bezeichnet er sich als aufgehörter Schriftsteller. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, als man in Deutschland Tucholskys Bücher verbrennt und ihn ausbürgert, hat sich der kranke und depressive Dichter schon nach Schweden zurückgezogen. Dort stirbt er im Dezember 1935 an einer Überdosis Schlaftabletten. Auch Konrad Adenauer werden die Nazis vertreiben. Sie hassen den Kölner Oberbürgermeister, der ihnen verbot, die Brücken der Stadt für Hitlers Wahlkampfbesuch mit Hakenkreuzen zu beflaggen. Bei den Kommunalwahlen 1933 starten sie eine Kampagne gegen ihn. Sie werfen Adenauer die hohe Verschuldung der Stadt vor und seinen Verrat aus dem Jahr 1923. Adenauer wird erst abgewählt und muss sich dann verstecken. Dabei findet er fast ein Jahr als Bruder Konrad im Kloster Maria Laach Unterschlupf. 1944 schließlich werden die Nationalsozialisten ihn festnehmen und in einem Lager inhaftieren, das sie in der Kölner Messe eingerichtet haben. Ausgerechnet in der Messe, seinem inzwischen noch mit roten Klinkern verzierten Paradebau, muss sich Adenauer nun einsperren lassen. Später wird Konrad Adenauer der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Er wird Deutschlands westliche Hälfte in die Demokratie führen. Unter dem Trauma der Teilung aber wird man erneut darüber diskutieren, ob einer, der schon 1923 darüber nachgedacht hat, den Westen Deutschlands abzuspalten, nicht Verräter genannt werden muss. Man wird darüber spekulieren, ob die Montanunion, die Adenauer 1951 mit Deutschlands Nachbarn eingeht, die Verwirklichung der Rheinstaatsidee von 1923 ist oder die Verschmelzung der Industrien links und rechts des Rheins, wie sie Stinnes und Co. schon vor dem Ersten Weltkrieg anstrebten. Beflügelt wird die Debatte durch das Buch eines Autors namens Jean Adam Dorten. Jean Adam Dorten? Genau. Der Separatist Hans Adam Dorten trägt nun einen neuen Namen. Am 22. Dezember 1923 haben ihm die Franzosen mitgeteilt, dass sie sich den anderen Alliierten gegenüber verpflichten mussten, die Unterstützung der Separatisten im Rheinland einzustellen. In der Silvesternacht 1923 ist der 42-Jährige nach Frankreich aufgebrochen. Die 10 Jahre ältere Ehefrau, die seine politischen Abenteuer unterstützt und wohl zumindest mitfinanziert hat, lässt er in Wiesbaden zurück. In Nizza baut er sich eine neue Existenz als Anwalt auf, heiratet die 1,5 Jahrzehnte jüngere Bürgermeisterstochter und schreibt seine Abrechnung mit Konrad Adenauer. Die rheinische Tragödie heißt das Buch, das Frankreichs Außenministerium mit allen Mitteln zu verhindern sucht. 75.000 Franc bezahlt man Dorten, um ihn von der Veröffentlichung abzuhalten. Dann erscheint das Buch doch. Erst auf Französisch und ein paar Jahre später auch auf Deutsch. Es platzt mitten in die Phase der Aussöhnung hinein, aber es kann nicht verhindern, dass aus der Montanunion später die Europäische Union wird. Konrad Adenauer wird 14 Jahre lang Bundeskanzler bleiben. So lange, dass man den Mann, der 1923 noch der jüngste deutsche Oberbürgermeister war, am Ende nur noch den Alten nennen wird. Anita Berber wird noch ein letztes Mal Furore machen. Zusammen mit dem Amerikaner Henry Chatin Hoffman, der bald ihr dritter Ehemann sein wird, entwickelt sie ein Tanzprogramm mit dem Titel Shipwrecked. Auf der Bühne wird man die schiffbrüchige, nackte Anita Berber sehen, einen ebenso nackten Henry und ein Fass, das zusammen mit den beiden angespült worden zu sein scheint. Darauf steht ein Grammophon, das Ragtime spielt. Die beiden Tänzer bewegen sich zum Rhythmus der Musik, aber in einer Art, die nicht wirklich Tanz zu nennen ist, denn die beiden befriedigen sich selbst. Onanie auf offener Bühne. Eine Provokation. Die Frau befasste sich selbstverliebt mit ihrem Körper und betrachtete ihre Brustwarzen. Sie spielte darauf mit ihren Fingern. Der Mann tastet seine Luststellen am Körper ab und stillt mit gleitenden Bewegungen den Appetit seiner naschhaften, rosigen Haut, schreibt Josef Jentschik, der Choreograf und Berber-Fan, der jeden Tanz von ihr dokumentiert. Die Nummer, in der auch ein Charleston nicht fehlen darf, wird Anita und Henry weit über Berlin hinaus Auftritte bescheren. Bei einer Vorstellung im Düsseldorfer Kabarett Jungmühle sitzt der Maler Otto Dix im Publikum. Er ist so fasziniert von dem Auftritt, dass er gemeinsam mit seiner Gattin spontan nach Wiesbaden fährt, um sich die Vorstellung ein zweites Mal anzusehen. Er will die rothaarige Provokateurin unbedingt auf die Leinwand bannen. Sie lernen sie dann persönlich kennen und stellen fest, dass alles zutrifft, was man sich über sie erzählt. Während sich Anita eine Stunde lang schminkte, wird sich Martha Dix später erinnern, trank sie dazu eine Flasche Cognac. Ja, und das auf den Strich gehen, das war ja klar. Wir gingen in Wiesbaden spazieren und sie nahm jede Gelegenheit wahr. Jemand sprach sie an und sie sagte 200 Mark. Ich fand das gar nicht so schlimm. Irgendwie musste sie ja Geld verdienen. Wenig später wird Otto Dix dann eine Frau mit großen dunklen Augen malen. Sie trägt ein eng anliegendes rotes Kleid und hält ihre linke Hand graziös von sich gestreckt, wie eine Ballettelevin. Bildnis der Tänzerin Anita Berber heißt das Porträt. Nach dem Tod des Künstlers und seiner Frau wird es 1985 als Leihgabe der Dix-Stiftung ans Kunstmuseum Stuttgart gehen, wo es noch heute zu sehen ist. Allerdings ist die Anita auf dem Bild nicht mehr die geschmeidige Gazelle, nach der einst ganz Berlin auf der Pirsch war. Die Brüste der Frau, die Dix malt, sind erschlafft, ebenso wie ihre Bauchmuskeln, und rund um den kirschrot gemalten Mund haben sich Falten eingegraben. Ihr dickes Make-up unterstreicht die Müdigkeit des Gesichts eher, als sie zu verbergen. 1925, als Otto Dix sein morbides Porträt vollendet, ist Anita Berber erst Mitte 20, aber der Dauergenuss von Kokain und Dujardin, ihrem bevorzugten Weinbrand, hat Spuren hinterlassen. In Berlin tritt sie auch nicht mehr im Esplanade auf, sondern im Eldorado, einem Nachtlokal in der Nähe des Nollendorfplatzes, in dem Frauen verkehren, die als Mann geboren wurden, und umgekehrt. Das Eldorado ist ein Ort der Toleranz. In der schummrigen Beleuchtung der Bar verschwinden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und die Schatten in Anitas Gesicht. Anita und Henry haben nun ziemlich zu kämpfen. Klaus Mann, der noch fast ein Junge ist, als er die beiden kennenlernt, schwankt zwischen Schaudern und Faszination. Ich war damals kaum 18 Jahre alt. 18-Jährige erschüttert ein solches geschminktes Gesicht. Ihr Gesicht war eine düstere und böse Maske. Es war klar, dass sie sehr viel Kokain genommen hatte. Sie bot auch mir welches an. Für Applaus müssen Anita und Henry nun immer weiter wegreisen. Im Sommer 1927 brechen sie auf zu einer Tournee, die sie nach Athen, Kairo, Beirut und Damaskus führen wird. Mitten auf der Reise jedoch beginnt sich Anita plötzlich schlecht zu fühlen. In Damaskus bricht sie auf der Bühne zusammen. Der Arzt diagnostiziert Schwindsucht. Wie viele hat diese Krankheit schon niedergestreckt? Wer genug Geld hat, fährt in die Schweiz und versucht, die Tuberkulose bei reiner Bergluft und nahrhaftem Essen auszukurieren, so wie es Thomas Mann in seinem Roman Der Zauberberg beschreibt. Für die meisten anderen ist TBC das Todesurteil. Dies war es auch für Sebastian Droste, Anitas Ex-Mann. Seine großen Amerika-Pläne hatten sich bald zerschlagen. 1926 war er nach Hamburg zurückgekehrt, wo er im Sommer 1927 im Hause seiner Eltern an der Schwindsucht verstarb. Nun also hat es Anita erwischt. Und ausgerechnet in Damaskus. Sie und Henry versuchen, zurück in die Heimat zu gelangen. In Prag geht ihnen das Geld aus. Ihre Berliner Freunde sammeln, um Anita heimzuholen. Sie stirbt mit gerade mal 29 Jahren am 10. November 1928 im Bethanien-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg. In den Tagen darauf berichten die Zeitungen ein letztes Mal über sie. Tänzerin von gestern und Inflationstänzerin, heißt es in den Nachrufen. Kurz bevor sie starb, soll sie sich mit letzter Kraft noch einmal aufgerichtet haben, wird später ein befreundeter Schauspieler erzählen, sie griff nach Spiegel und Schminkzeug auf ihrem Nachttisch, um sich die Wimpern zu tuschen. »Der Kerl soll mich schön haben«, sagte Anita und meinte den Tod. Nachwort der Autorin. Rechts neben mir in der Schublade meines Schreibtisches liegt eine Schere. Sie ist ungefähr 100 Jahre alt, aber immer noch sehr scharf. Es ist die Schneiderschere meiner Großmutter. In den vergangenen Jahren habe ich sie oft aus der Schublade geholt, etwa um meinem Mann und meinem Sohn die Haare zu schneiden, als die Friseursalons während der Pandemie geschlossen hatten, oder um die Ärmel aus einem alten karierten Hemd meines Mannes zu trennen und daraus kleine Säckchen für Ostereier zu nähen. Die Eier dazu konnte man ja zum Glück selbst im Lockdown kaufen. Von meiner Oma, Jahrgang 1905, konnte man viel lernen, was das Improvisieren betrifft. Sie war ziemlich krisenerfahren, denn sie hatte zwei Weltkriege erlebt. Sie konnte fantastisch basteln, backen und kochen. Besonders an Letzteres erinnere ich mich gern. Dann sehe ich sie vor mir, wie sie Reibekuchen brät. Ihre Küche war eigentlich schon eine moderne Küche, mit Kühlschrank, Spülmaschine, Staubsauger und allem, was dazugehört. Doch die Pfanne war alt und nicht aus Stahl, sondern aus grauem Eisen, genau wie die Schere übrigens. Und rund um ihren Rand lief ein Buchstabenband. Der deutschen Hausfrau Opfersinn gab Kupfer für das Eisen hin, stand da zu lesen. Die Pfanne stammte aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, als der Kaiser Geld für Kanonen brauchte, erzählte mir meine Großmutter. Das Volk gab ihm Edelmetalle zum Einschmelzen und bekam Eisenpfannen dafür. Und eine dieser Pfannen hatte meine Großmutter aufbewahrt. Nicht, weil sie besonders kaisertreu war, sondern weil die Reibekuchen darin knuspriger wurden als in modernen Stahl- oder Teflonpfannen. Meine Oma kannte sich aus mit Reibekuchen, denn sie stammte aus Duisburg im Rheinland. Reibekuchen isst man dort mit Apfelkompott oder Rübenkraut. Das ist ein Sirup aus eingekochtem Zuckerrübensaft. Und wenn meine Oma aus dem Bratdunst wieder auftauchte und den Tisch zu decken begann, war es meist Zeit für eine weitere kleine Geschichte. Als junges Mädchen habe sie davon geträumt, Künstlerin zu werden, erzählte mir meine Großmutter, während sie den Küchenschrank öffnete, um das Glas mit dem Rübenkraut aufs Tablett zu stellen. »Künstlerin willst du werden?« habe ihre Mutter ungläubig gefragt, als ihr der Berufswunsch zu Ohren kam. »Hier hast du Künstlerin!« und ein Glas mit klebrigem Rübensirup über dem Kopf der Tochter ausgekippt. Ich nehme an, das Gespräch trug sich bei ähnlicher Gelegenheit in der Küche zu. In jedem Fall verfolgte meine Großmutter ihren Traum danach nicht weiter, sondern wurde Handarbeitslehrerin. Für die Ausbildung musste sie nach Wuppertal ziehen. Und aus dieser Zeit stammt die dritte Geschichte, die sie dann meist beim Essen erzählte. Fern von zu Hause muss meine Großmutter ziemlich in Not geraten sein. Sie sei mit ihrem Geld nicht ausgekommen, erzählte sie, und daher sandte sie ihren Eltern ein Telegramm. »Schickt mir 1 Billion, oder ich haue in den Sack.« Als Kind verwirrte mich dieser Satz. Unter 1 Billion konnte ich mir wenig vorstellen. Heute weiß ich, dass meine Großmutter ihre Ausbildung in der Zeit der Hyperinflation gemacht hat und dass ihre Schere etwa 100 Jahre alt ist. Leider wurde meine Großmutter nicht alt genug, um zu erleben, dass ihre älteste Enkelin den gleichen Traum träumte wie sie und ihn verwirklichen konnte. Meine Schwester Ute Hoffritz studierte Bildhauerei an der Berliner Universität der Künste, deren Geschichte bis zur Preußischen Akademie reicht, der Akademie, an der einst Käthe Kollwitz lehrte. Ich habe meine Großmutter nicht gefragt, wer sie inspiriert hat. Ich nehme aber an, es muss Käthe Kollwitz gewesen sein. Es kommt sonst kaum jemand in Frage, denn in dieser Zeit hatte es nur diese einzige Frau mit ihrer Kunst zu Renommee und einer Professur gebracht. Direkt gegenüber der Universität der Künste übrigens, auf der anderen Seite der Berliner Hardenbergstraße, saß ich, die zweite von Omas Enkeltöchtern, in einer Bibliothek der Technischen Universität, an deren Vorläuferinstitution einst Hugo Stinnes studierte. Ich hatte mich inzwischen mit großen Zahlen vertraut gemacht und brütete über den diversen volkswirtschaftlichen Theorien zur Inflation. Auch später als Journalistin habe ich mich oft mit diesem Thema beschäftigt, denn es bewegt die Menschen. Die harte deutsche Mark sei etwas, das mancher Deutsche mehr liebe als seine Frau, sagte Finanzminister Theo Weigel einst. Das mag ein wenig übertrieben sein, Deutschland hat sich ja von der Mark getrennt, eines aber ist sicher. Die Deutschen fürchten die Inflation. Das zeigte sich, als der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi im Zuge der Euro- und Finanzmarktkrise die Geldhähne öffnete und sagte, er sei bereit, alles Notwendige zu tun, um den Euro zu erhalten. Dieser Satz, whatever it takes, im Sommer 2012 auf Englisch geäußert, beruhigte die internationalen Finanzmärkte, die Deutschen aber versetzte er in Panik. Als das Allensbacher Institut kurz darauf 1600 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger nach ihren Ängsten fragte, rangierte Inflation auf Platz 1 zusammen mit der Sorge, als Pflegefall zu enden. In jedem Fall hatten die Deutschen mehr Angst vor der Entwertung ihres Geldes als vor Krebs oder Terror. 47% der Befragten fürchteten 2012 die Inflation. Knapp ein Jahrzehnt später bangen sogar 70% der Deutschen um ihr Geld, wie eine weitere Umfrage des Allensbacher Instituts Anfang 2022 zeigt. Sie fürchten die Inflation mehr als alles andere, mehr als Klimawandel, weltpolitische Krisen und mehr als Corona. Das Unbehagen ist so groß, weil die Inflationsrate so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und weil in fast allen Familien Geschichten wie die von meiner Großmutter überliefert wurden, scheint die Angst vor der Inflation ein fast unausweichliches Erbe zu sein. Ist die Notenpresse erstmal angeworfen, so die kollektive Erfahrung, findet sich immer ein Grund, mehr Geld zu drucken. Und in den vergangenen Jahren gab es reichlich Gründe. Diese mögen edler sein als früher. Wir Deutschen sind weit davon entfernt, einen Angriffskrieg zu führen oder aus nationaler Überheblichkeit unsere Wirtschaft zu strangulieren. Doch wenn die Insolvenz einer amerikanischen Investmentbank oder der Zahlungsengpass eines europäischen Inselstaates die Weltwirtschaft erschüttert, wenn ein tückisches Virus oder ein russischer Diktator die Menschheit bedroht, dann sind wir schnell bereit, der ökonomischen Vernunft zuwiderzuhandeln. Statt das, was finanziert werden muss, über Steuern zu finanzieren, drehen wir den Geldhahn auf. Oft wird in solchen Fällen der berühmte Ökonom John Maynard Keynes bemüht. Der sprach sich in der Tat dafür aus, Krisen mit staatlichen Krediten abzufedern, doch natürlich ging Keynes von einer raschen Rückzahlung der Kredite aus, aus Steuermitteln und idealerweise vor der nächsten Krise. Dies ist in Europa bisher nicht gelungen. Dass die Europäische Union ähnlich wie einst das junge Deutsche Reich nicht über eigene Steuern verfügt und dass wir Deutschen in der Europäischen Zentralbank allein sind mit unserer Hyperinflationserfahrung, das macht die Sache nicht leichter. Die Inflation sei die Form der Besteuerung, der das Publikum am schwersten auszuweichen vermag und die selbst die schwächste Regierung durchsetzen kann. So fasste Keynes die Erfahrungen aus dem Jahr 1923 zusammen. Wenn man weiß, was Deutschland vor 100 Jahren ins Verderben führte, dann kann man Europa stärken und neues Unheil verhindern. Deshalb zahlt es sich aus, sich mit 1923 zu befassen. Sie hörten Totentanz. 1923 und seine Folgen von Jutta Hoffritz. Gelesen von Stefan Schad. Ein Hörbuch von HarperCollins.